In einer Nürnberger Aussage des Auschwitzer Kommandanten vom April 1946 heißt es: Ich, Rudolf Franz Ferdinand Höss, sage nach vorhergehender rechtmäßiger Vereidigung aus: Seit 1934 hatte ich unausgesetzt in der Verwaltung von Konzentrationslagern zu tun. Bis zum 1. Mai 1940, zu welcher Zeit ich zum Kommandanten von Auschwitz ernannt wurde. Ich schätze, dass mindestens 2.500.000 Opfer dort durch Vergasung und Verbrennen hingerichtet und ausgerottet wurden. Mindestens eine weitere 500.000 starben durch Hunger und Krankheit. Diese Zahl stellt ungefähr 70 oder 80% aller Personen dar, die nach Auschwitz geschickt wurden. Die übrigen wurden für Sklavenarbeit in den Industrien des Konzentrationslagers verwendet. Ungefähr 400.000 ungarische Juden wurden allein im Sommer 1944 von uns hingerichtet. Das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt war für alle Verwaltungsangelegenheiten wie Unterkunft, Ernährung und ärztliche Fürsorge verantwortlich. Die Gestapo und das Reichsamt der Kriminalpolizei waren für die Verhaftungen, Verschickungen in die Konzentrationslager, für die dortigen Bestrafungen und Hinrichtungen verantwortlich. Die Endlösung der jüdischen Frage bedeutete die vollständige Ausrottung aller Juden in Europa. Ich hatte den Befehl, Ausrottungserleichterungen zu schaffen. Ich besuchte Treblinka, um festzustellen, wie die Vernichtungen ausgeführt wurden. Man wandte Monoxidgas an. Ich gebrauchte Zyklon B, eine kristallinische Blausäure, die wir in die Todeskammer durch eine kleine Öffnung einwarfen. Es dauerte 3 bis 15 Minuten, je nach den klimatischen Verhältnissen, um die Menschen zu töten. Wir wussten, wenn die Menschen tot waren, weil ihr Kreischen aufhörte. Wir warteten gewöhnlich eine 30 Minuten, bevor wir die Türen öffneten. Nachdem die Leichen fortgebracht waren, nahmen unsere Sonderkommandos die Ringe ab und zogen das Gold aus den Zähnen. Eine Verbesserung gegenüber Treblinka war, dass wir Gaskammern bauten, die 2000 Menschen auf einmal fassten. Die Gefangenen mussten bei einem der SS-Ärzte vorbeigehen, der bei ihrem Vorbeimarsch durch Zeichen die Entscheidung fällte. Diejenigen, die zur Arbeit taugten, wurden ins Lager geschickt, andere wurden sofort in die Vernichtungsanlagen geschickt. Kinder im zarten Alter wurden unterschiedslos vernichtet. Noch eine andere Verbesserung war, dass wir uns bemühten, die Opfer zum Narren zu halten, indem sie glaubten, dass sie ein Entlausungsverfahren durchzumachen hätten. Natürlich erkannten sie auch häufig unsere wahren Absichten und wir hatten deswegen manchmal Aufruhr und Schwierigkeiten. Von Zeit zu Zeit kamen Sondergefangene aus dem örtlichen Gestapo-Büro. Die SS-Ärzte töteten solche Gefangene durch Benzineinspritzungen. Die Ärzte hatten Anweisung, gewöhnliche Sterbeurkunden auszustellen und konnten irgendeine Todesursache ganz nach Belieben angeben. Solche Ungeheuerlichkeiten zu glauben, fällt schwer. Selbst wenn sie der Lagerkommandant bezeugt. Sogar Auschwitzer Häftlinge konnten zunächst nicht glauben. Hören wir einen von ihnen darüber, den Wiener Arzt Dr. Otto Wolken. Es ist die Frage, die immer wieder gestellt wurde und die wir uns auch gestellt haben. Viele sind der Meinung, so ein Morden ist doch unmöglich im 20. Jahrhundert in einer zivilisierten Welt. Wie ist so etwas möglich geworden? Und dazu müssen wir Folgendes feststellen. Diese Vergasungs- und Vernichtungsaktionen waren geheimste Reichssache. Jeder der daran beteiligten SS-Leute war mit dem Tode bedroht, wenn er darüber sprach. Sie waren auch für uns persönlich nicht glaubhaft, die wir lange Zeit schon in dieser Maschinerie drin steckten. Als ich nach Auschwitz transportiert wurde, war ich schon 5 Jahre in verschiedenen deutschen Straf- und Konzentrationslagern. Und als ich am Transport dann mit einem Polen zusammentraf, der zwecks einer Einvernahme von Auschwitz an ein deutsches Gericht überstellt wurde und davon erzählte, wie es in Auschwitz zugeht, dann habe ich mir gedacht, das ist ein Lügner, der übertreibt, wenn das so ist, wieso lebt er selber? Und dazu kommt auch die Frage, ja, wieso leben denn wir? Wieso gibt es überhaupt die Tatsache, dass einige Menschen dieses Massensterben und Massenmorden überlebt haben? Und das ist eben der Zufall, das Glück, das den Einzelnen irgendwie einmal getroffen hat. Auch Dr. Lingens, eine Wiener Ärztin und Juristin, spricht von dieser Unkenntnis und schildert ihre Ankunft in Auschwitz. Das erschütterndste Erlebnis für mich war, dass ich bis zum Tag meiner Einlieferung in das Konzentrationslager Auschwitz am 20. Februar 1943 geglaubt habe, dass ich wusste, was um mich herum vorging. Ich wusste, dass es Konzentrationslager gab. Ich hatte in der Zeit von 1933 bis 1938 eine Unzahl von Berichten über solche Lager gelesen. Ich hatte mit Menschen gesprochen, die aus Lagern entlassen worden waren, und hatte mir eine Vorstellung davon gemacht, was mich erwartet, als ich vom Polizeigefängnis in Wien abfuhr. In dem Gefangenenwagen war ein junges Mädchen, das wieder eingefangen war, nachdem ihm die Flucht aus Auschwitz geglückt war. Wir alle fragten es, wie ist es dort? Und nun begann sie zu erzählen, stimmig stockend und widerwillig. Es war eine junge Prostituierte, primitiv, unintelligent. Man musste alles aus ihr herausholen. Ich fragte sie, wie wohnt man dort? Sie sagt, in so Schuppen ohne Fenster, auf der bloßen Erde. Was trägt man für Kleider? Kleider von toten Juden. Und was tragen die Juden? Die tragen Kleider von anderen Juden. Was macht man den ganzen Tag? Man steht so 5, 6, 8 Stunden herum, bei jedem Wetter, wird immer gezählt, es stimmt nie. Man geht zur Arbeit, zu essen, bekommt man ein bisschen Suppe und Brot. Dann wird man krank und kommt ins Revier. Aus dem kommt man kaum heraus. Zum Schluss geht's in Block 25 und dann in den Kamin. Ich sagte, was heißt das, in den Kamin? Man zuckt die Achseln. Ich sage, ja du, wenn das so zugeht, wie du das erzählst, dann müssen doch nach einigen Wochen 80% der Menschen tot sein. Sie zuckt die Achseln. Die Antwort, es sind nach einigen Wochen 80% der Menschen tot, wollte sie nicht geben. Nun begann ich die Achseln zu zucken und sagte mir, ach Gott, man kennt doch diese Mädel, pathologische Lügnerinnen. Und ich habe es noch immer nicht ernst genommen. Und dann kamen wir nach Auschwitz. Ich dachte zunächst, wenn der erste SS-Mann auf uns zukommt, wir werden angeschrien werden, wir werden geschlagen werden, angetrieben. Und es war in Wirklichkeit ganz anders. Stumpfe, unintelligent aussehende, mürrische SS-Leute holten uns vom Bahnhof Auschwitz ab, mitten in der Nacht, und begleiteten uns auf einem Matsch- und Schneematsch bedeckten Weg zunächst ins Männerlager. Die einzelnen SS-Leuten machten sich an die Häftlinge heran, die ein bisschen besser angezogen waren. Und einer kam zu mir und sagt, wo kommst du her? Ich sage, aus Wien. Er sagt, ich komme aus Jugoslawien. Zufällig habe ich einen Teil meiner Familie in Jugoslawien, und sagte, da bin ich auch halb daheim. Er sagt, schau, du kommst da nie mehr lebend raus. Die Frauen leben da 4 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate. Jede Nacht fahren wir mit 2, 3 Lastwagen ins Frauenlager rüber und holen die Leichen ab. Wenn du hinkommst, ziehen sie dich nackt aus und nehmen dir alles weg. Das siehst du nie wieder. Kannst du doch mir die Uhr geben, wenn du schon mein halber Landsmann bist. Und ich sagte ihm, ich glaube das nicht. Ich bin ein deutscher Häftling, ich werde Sachen dort abgeben, und wenn ich entlassen werde, dann werde ich sie zurückgeben. Und schließlich und endlich, wenn ich wirklich nicht lebend herauskomme, dann ist es mir ja ganz gleich, wo meine Uhr ist. Aber ich werde lebend herauskommen. Ich habe ein Kind daheim. Darauf sah er mich an und sagte, naja, wenn du es versuchen willst, aber du kennst die Deutschen nicht. Über Auschwitz hat sich erstaunlich viel schriftliches Material erhalten. Dokumente der SS-Behörden über das Lager und aus dem Lager selbst. Außerdem gibt es viele hunderte Nachkriegsaufzeichnungen von Insassen, aber sogar von Häftlingen Zeugnisse aus der Zeit des Lagerbestandes, die zum Teil von dort illegal in die polnische Umgebung und weiter in die Welt gelangten. Auch einige Flüchtlinge haben Berichte verfasst. Diese Quellen ergänzen einander und gestatten der Nachwelt einen Überblick über diesen Schandort der Unmenschlichkeit. Höchstens 200 Häftlingen glückte eine erfolgreiche Flucht, darunter nach zweijähriger Haft den Juden Rudolf Wrba und Alfred Wetzler, die im April 1944 nach der Slowakei entkamen. Ihre Berichte erreichten im Juni 1944 die Schweiz und das weitere Ausland. Für die äußere Beschreibung des Lagers folgen wir der Darstellung Wrbas. Auschwitz ist ein Konzentrationslager für politische, sogenannte Schutzhäftlinge. In der Zeit meiner Einlieferung befanden sich dort etwa 15.000 Häftlinge, vorwiegend Polen, Reichsdeutsche und zivile, sogenannte Schutzrussen. Einen kleinen Teil stellten die Kriminalhäftlinge und die arbeitsscheue Elemente. Dem Lagerkommando Auschwitz ist auch das Arbeitslager Birkenau unterstellt. Die Häftlinge werden nach der Reihenfolge ihrer Einlieferung nummeriert. Die Nummer wurden später an der linken Unterarm tätowiert. Innerhalb des Gebietes des Lagers Auschwitz befinden sich diverse Fabriken. Ferner etwas außerhalb ein sich auf viele Kilometer ausbreitendes riesiges Bauobjekt, Buna genannt, ein Fabrik der IG-Farben. In diesen Betrieben arbeiten die Häftlinge. Das Wohngebiet liegt auf einem Territorium von 500 mal 300 Meter. Es ist mit einer doppelten Reihe von 3 Meter hohen Betonpfosten umgeben, die innen und außen durch Hochspannungsleitungen miteinander verbunden sind. Zwischen diesen beiden Zäunen in einem Abstand von 150 Metern stehen 5 Meter hohe Wachtürme, die mit Maschinengewehren und Scheinwerfern ausgestattet sind. Etwas vor dem inneren Hochspannungszaun ist noch ein gewöhnlicher Drahtzaun. Schon die Berührung dieses Zaunes wird durch Schießen aus den Wachtürmen beantwortet. Dieses Bewachungssystem wird kleine Postenkette genannt. Das Lager selbst besteht aus 3 Hausreihen. Zwischen der ersten und zweiten Reihe führt die Lagerstraße. Quer durch die Hausreihen führt der Einfahrtsweg. Über die Eingangstor ist der ironische Aufschritt Arbeit macht frei. Das ganze Lager ist in einem Umkreis von etwa 2000 Metern, in einem Abstand von 150 Metern, wieder mit Wachtürmen umgeben, die große Postenkette. Im Raum zwischen der kleinen und großen Postenkette befinden sich die Betriebe und sonstige Arbeitsstellen. Die Türme der kleinen Postenkette sind nur bei Nacht besetzt, zugleich wird auch der elektrische Strom eingeschaltet. Bei Tag werden die Türme der großen Postenkette besetzt. Die Häuser beherbergen die Häftlinge. Ein jedes ist etwa 30 Meter lang und 8 bis 10 Meter breit. Es erweckt den Eindruck eines Stalles, über welchen ein großer Heuboden gebaut ist. Das Lagerzentrum von Birkenau liegt vom Lager Auschwitz ca. 4 Kilometer entfernt. Die beiden großen Postenketten von Auschwitz und Birkenau berühren sich. Sie werden lediglich durch ein Eisenbahngleis getrennt. Birkenau liegt auf einem Territorium von etwa 1650 x 850 Metern und hat stahlartige Baracken statt Ziegelhäusern. Ein anonymer Bericht aus der Zeit der Befreiung setzt hier fort und schildert die allgemeinen Lebensbedingungen. Wir wohnten in Stahlbaracken, in denen der Lehmboden festgestampft war. Sie enthielten einen Ziegelofen, der angeblich genügte, um die Baracken zu erwärmen. Allerdings waren überall Spalten und unverschließbare Lüftungsklappen, sodass man oft vor Kälte nicht schlafen konnte. In der Baracke gab es Holzpritschen, die dreifach übereinander gezimmert waren und auf denen sich je 2 Säcke mit etwas Holzwolle befanden. Eine Pritsche war für 6 Personen bestimmt. Bei unserer Ankunft im Lager schliefen bis zu 14 Personen und waren zeitweise 1100 Personen in einer Baracke. Man hatte pro Pritsche 3 bis 4 Decken, die nie von uns gereinigt werden durften. Morgens nach dem Aufstehen zwischen 4 und 6 Uhr erhielten wir zu fünfen eine Essschale mit Ersatzgetränk, das ungesüßt war. Dann erhielten wir zu unregelmäßigen Zeiten, manchmal um 9, manchmal um 15 Uhr, etwa 3/4 Liter Suppe, die aus Graupen, Kartoffeln mit Schale und einem Gemüse zubereitet war. Durch ungerechte Verteilung gab es viele unter uns, die nicht einmal diesen 3/4 Liter erhielten. Abends um 17 Uhr erhielten wir 250 Gramm Brot, dreimal wöchentlich 10 Gramm Margarine und eine Scheibe Wurst, zweimal einen Esslöffel Kunsthonig oder Marmelade. Diese Zulage gab es erst seit 1944. Als einziges Kleidungsstück erhielten wir ein Sommerkleid, das uns wahllos zugeworfen wurde. Wir hatten keine Wäsche und in den meisten Fällen zwei verschiedene Schuhe, die fast immer zerrissen waren. Bis Ende Oktober wurde offiziell keine andere Kleidung verteilt. Wir waren ohne Taschentuch, Handtuch, Zahnbürste, Waschlappen, Seife, Klosettpapier ins Lager gestellt worden. Nach 14 Tagen erhielten wir zu viert ein Stück Seife. Es gab im Frauenlager zwei Waschräume, die man nur zu bestimmten Stunden, meist kurz vor dem Zählappell, betreten durfte. Zudem funktionierte während der heißen Zeit die Wasserzufuhr nicht regelmäßig. Da es wesentlich mehr Anwärter als Wasserhähne gab, musste man sich schlagen, um Wasser trinken oder sich waschen zu können. Das Wasser war eiskalt und gelb. In jedem Waschraum befanden sich Schilder mit der Aufschrift »Wasser trinken wegen Seuchengefahr verboten«. Bis März 1942 kamen Juden nur vereinzelt nach Auschwitz, das zunächst überwiegend ein Lager für Polen war und es weitgehend auch noch blieb, als man Birkenau zum Vernichtungslager für Juden bestimmte. Sagen wir Auschwitz, so ist zunächst das Stammlager gemeint, später offiziell Auschwitz I, während Birkenau Auschwitz II hieß. Die Frühzeit des Lagers war außerordentlich hart. Wie es bei der Einlieferung des ersten Transportes zuging, schildert Wojciech Bartsch. Wir waren die ersten 728 Häftlinge von Auschwitz. Man lud uns an einem heißen Sommertag im Juni 1940 in den Zug der Häftlinge aus dem Gefängnis in Tarnow nach Auschwitz brachte. In Auschwitz wurde unser Zug auf einem Nebengeleise von SS-Leuten umstellt. Maschinengewehre wurden auf uns ausgerichtet. Der Zug hielt neben einem ziemlich kleinen Gebäude, einstöckigen Gebäude, das mit Drahtverhau umzäunt war, mit kleinen Plätzen zu beiden Seiten. Mit großem Geschrei wurden wir auf den Platz getrieben. Da standen schon 30 Männer in gestreiften Anzügen. Das waren Schwerverbrecher aus Sachsenhausen, die man uns als Erzieher hergebracht hatte. Später waren das Kapos, Blockälteste und so weiter. Die schrien auch auf uns drauf los und trieben mit uns mit schweren Knüppeln in eine Reihe. Dort wurden wir nachgezählt und dann ging es zur Schreibstube, wo Name, Nummer und so weiter aufgeschrieben wurde. Von dem Moment an waren wir schon Häftlingsnummern in KL Auschwitz. Tadeusz Baczula, ein Medizinstudent aus Sosnowitz, gehört einem späteren Transport von 1940 an. Am Tag nach meiner Ankunft hat uns der Lagerführer, SS-Obersturmführer Karl Fritsch, persönlich begrüßt, nachdem uns vorher seine Untergebenen mit Gewehrkolben und Fußtritten empfangen hatten. Ihr seid im deutschen Konzentrationslager. Der Eingang erfolgt durch das Haupttor, auf dem sich die Aufschrift »Arbeit macht frei« befindet. Hier gibt es nur einen Ausgang, durch den Kamin des Krematoriums. Für uns seid ihr alle keine Menschen, sondern nur ein Misthaufen. Wir werden euch züchtigen, wie ihr sich gehört. Davon werdet ihr euch in Kürze selbst überzeugen. Für solche Feinde des Dritten Reiches wie ihr werden wir Deutsche keine Nachsicht und kein Erbarmen haben. Mit wirklichem Behagen lassen wir euch alle durch die Roste der Krematoriumsöfen hindurch. Vergesst eure Frauen, Kinder und Familien. Hier werdet ihr wie die Hunde verrecken. Diese harte, hochmütige, an Drohungen reiche Ansprache schien mir im ersten Augenblick stark übertrieben zu sein. Aber am nächsten Tag bemerkte ich einen merkwürdigen Trauerzug. 15 rechteckige Kisten wurden von je 6 Häftlingen zum Lagertor getragen. Neugierig fragte ich einen älteren Häftling, was ist das? Das sind Särge mit Leichen von Häftlingen, die ins Krematorium getragen werden. So, also ein Begräbnis. Aber sind so viele Häftlinge gestorben? Mein Kamerad lachte. In jedem Sarg sind 3 oder 4 Leichen. Ehrerbietig nahm ich meine Mütze ab. Kaum war dies geschehen, als auf meinen rasierten Schädel ein gewaltiger Stockschlag fiel. Verfluchter Hund! Nach einer Weile kam ich wieder zur Besinnung. Ich war um meine Erfahrung reicher und mit Blut befleckt. Aber Sturmführer Fritsch hat doch recht gehabt. Wie es späterhin in der Regel bei der Einlieferung zuging, erfahren wir von Dr. Wolken. Ich wurde ins Stammlager mit einem Sammeltransport gebracht. Es war in der Früh und als wir zum Lager kamen und dort die Aufschrift sahen, in eisernen Lettern, Arbeit macht frei, so gingen wir durch dieses Tor. Wir hörten Musik, einen Wiener Walzer. Es schien uns gar nicht so grässlich. Eine Musik spielt und Leute gehen zur Arbeit. Die SS zeigte sich auch nicht von ihrer schlechtesten Seite und führte uns in einen Baderaum. Wir mussten uns unsere Kleider entledigen. Und nun standen wir an einem kalten Jännertag von früh bis spät abends in diesem Waschraum. Von den undichten Brausen tropfte das Wasser auf uns herab. Am Boden waren Laken, wir waren müde, wir setzten uns nackt, wie wir waren, und kalt, wie es war, vor Ermüdung in diese Laken hinein, weil wir schon nicht mehr stehen konnten. Es wurden immer wieder neue Häftlinge gebracht und zu uns hineingepfercht, und wir warteten und warteten, nur einmal wird man doch kommen, wird uns doch irgendetwas zu essen geben. Um 9 Uhr abends wurden wir aus dieser Baracke, aus diesem Waschraum herausgetrieben und mussten uns vor der Baracke zum Appell anstellen. 5 Reihen tief. Und so standen wir. Standen die ganze Nacht. Es regnete leicht mit Schnee untermischt. In der Früh hatten wir die ersten 20 oder 23 Toten. Das waren die, die diese Nacht nicht mehr überdauerten. Am nächsten Tag kam dann die Prozedur, das Rasieren. Sämtliche behaarte Körperstellen wurden mit Rasierklingen, so gut es eben ging, von den Haaren gesäubert. Dabei wurden wir zerschnitten und zerkratzt. Anschließend wurden wir durch das Bad geführt. Ein lauwarmes Wasser tropfte auf uns herab. Tücher zum Abtrocknen oder so etwas gab es nicht. Dann wurden wir mit einer petroleumartigen Flüssigkeit, Cuprex, eingeschmiert, die besonders auf den wunden Stellen, die beim Rasieren gerissen wurden, fürchterlich brannte. Und dann wurden wir über einen Hof getrieben, in die sogenannte Kleiderkammer. Dort waren Haufen von Jacken, Hosen, Holzschuhen und Hemden. Es wurden jedem so ein Stück zugeworfen, alles nach Maß hieß es. Ob es zu groß, ob es zu klein war, ich bekam ein Hemd wahrscheinlich von einem Kind, es ging auf der Brust nicht zu, dafür musste ich die Hose einwickeln, wiewohl ich gerade nicht zu den kleinsten Menschen gehörte. Das war die Einkleidung. Erst am Abend dieses zweiten Tages bekamen wir das erste Essen, einen Tee und ein Stück Brot. Vorher natürlich gingen wir die Prozedur des Tätowierens durch. Wir bekamen jeder schon einen Zettel in die Hand gedrückt, da war eine Nummer aufgeschrieben und dann stand da eine Reihe von Häftlingen, die hatten eigenartige Instrumente in der Hand. Es war nichts anderes wie 2 Nadeln, die über ein keilförmig zugeschnitztes Stück Holz mit einem Zwirnsfaden zusammengebunden waren. Das wurde in Tusch eingetaucht und am linken Unterarm wurde jedem von uns die Nummer eintätowiert. Ich habe eigentlich nur wenige Fälle gesehen, wo diese Tätowierungen vereiterten, weil ja doch keinerlei hygienische Maßnahmen da getroffen wurden. Es wurde nicht einmal der Arm gereinigt, einer nach dem anderen. Das ging mit Windeseile. Yehuda Bakon war bei seiner Ankunft in Birkenau 14 Jahre alt. Im Jahre 43, im Dezember, wurde ich von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert. Unsere Fahrt war in einen Viehwaggon, ungefähr 80 Leute in einen Viehwaggon. Ich fuhr mit meinen Eltern und mit meiner älteren Schwester nach Auschwitz. Das heißt, wir wussten nicht, wo wir fahren, wir wurden nur in einen Transport nach den Osten weggeschickt. Die Waggonen wurden aufgerissen und auf einmal schrie man auf uns, alle raus, alles raus, die alles stehen lassen und in fünf Reihen antreten. Ich erinnere mich, es war sehr dunkel und solche Ballonen gegen Luftangriff waren. Und wir sahen sehr viele SS-Leute mit Stöckern. Aber sofort haben wir begriffen, zu was die Stöcke da sind. Wir wurden getrieben auf Lastautos. Männer und Kindern und Frauen nach verschiedenen Alters separiert. Und wir fuhren rasend in eine Richtung. Ich konnte nichts sehen, nur blinkende Lichter und alles war totstill. Als wir ankamen, wurden wir in eine Baracke reingepfercht und nächsten Tag erfuhren wir, wo wir sind. Und zwar, man sagte uns, also ihr seid da, da ist die Endstation, von hier könnt ihr nur durch den Kamin gehen, wenn ihr euch gut verhält, dann habt ihr Aussicht, einige Zeit zu leben, wenn nicht, dann, und zeigte uns die Richtung zu den elektrischen geladenen Drähten. Wenn ihr nicht wollt, dann geht's da. Die ankommenden Häftlinge wurden ihrer gesamten Habe beraubt. Alfred Wetzler gehörte der Kanada genannten Gruppe an, die das in offiziellen SS-Dokumenten als Diebes- und Hehlergut bezeichnete Gepäck zu sammeln und zu sortieren hatte. Das Aufräumungskommando zählte 100 Häftlinge, ausschließlich Juden. Wir wurden in eine völlig abgeteilte Ecke des Lagers gebracht, wo riesige Berge und volle Magazine von Rucksäcken, Koffern und allerhand Gepäck waren. Unsere Arbeit bestand darin, dieses Gepäck zu öffnen und die darin befindlichen Gegenstände in Koffern zu sortieren. Es gab also Koffer mit Kämmen, Spiegeln, Zucker, Konserven, Schokolade, Medikamenten. Die Koffer wurden dann nach Sorten gestapelt. Die Wäsche und Konfektion wurde in eine große Baracke gebracht. Diese Textilien wurden dann in Waggons verladen. Die unbrauchbaren Kleidungsstücke wurden an die Adresse Textilfabriken Memel gesandt, während die brauchbaren nach Berlin geschickt wurden. Die Wertsachen, Gold, Geld, Valuten und Edelsteine, mussten der politischen Abteilung abgeführt werden. Ein sehr großer Teil wurde aber von der SS-Aufsicht gestohlen oder ist in die Taschen der hier beschäftigten Häftlinge verschwunden. Aus den Lagern Auschwitz und Majdanek bei Lublin wurden auf Befehl des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes insgesamt 825 Waggons Textilien abgeliefert, die aus dem Besitz deportierter und meist ermordeter Juden stammten. Hiervon gingen 570 Waggons, davon einer mit Frauenhaaren, an das Reichswirtschaftsministerium. 211 an die Volksdeutsche Mittelstelle, die umgesiedelte Deutsche einzukleiden hatte. Frau Grete Salus kam erst Ende Oktober 1944 nach Birkenau. Hier berichtet sie über erste Lagererlebnisse nach dem Bad bei der Aufnahme. Als wir draußen standen, sahen wir zum ersten Mal das Lager bei Tageslicht vor uns liegen. Soweit das Auge reichte, Baracken und Stacheldraht, hier und da drohend unterbrochen von einem hohen Aufbau mit Maschinengewehren. Das Ganze unter einem Schleier von Schnee und Regen. Wir mussten uns in Achterreihen aufstellen und nun marschierten wir los. Die Holzpantinen, die im hohen Kot stecken blieben, hinderten uns daran. Als die Begleitmannschaft sah, dass wir so nicht weiterkamen, erlaubten sie, uns einzuhaken. Uns fiel sofort auf, dass die Menschen etwas Gehetztes, gleichsam Horchendes in ihrem Wesen hatten und vor allem trugen sie in den grauen Gesichtern die ganze Öde und Freudlosigkeit der Umgebung. Wieder einmal waren wir angelangt. Diesmal vor einem barackenartigen Zementbau mit einer großen Tür im Vordergrund. Keine Fenster. Eine Frau in einer gestreiften Jacke wurde herausgerufen. Wir wurden ihr übergeben und mussten nun einzeln eintreten. Vorläufig sahen wir uns in einer Art Vorraum. Links eine kleine Küche, Wohnung der Blockältesten, daneben noch eine Art Kammer. Weiter lag vor uns ein endlos langgestreckter hoher Raum mit Oberlicht statt der Fenster. An beiden Seiten dreistöckige Verschläge. Sie wirkten wie Kaninchenställe. Und so auch die Frauen, die darin hockten. Wie Kaninchen, mit ihren unruhigen Bewegungen. Da standen wir und wussten nicht, was wir tun sollten. Später kam dann von der Gestreiften der Befehl, uns in Viererreihen hintereinander aufzustellen. Und nun wurden wir gezählt. Einmal, zweimal, 20-mal, endlos lange, so dass uns die Beine langsam zu zittern begannen. Auf einer Seite sollte ein Teil für uns freigemacht werden. Die Frauen, die dort kauerten, wurden mit Gewalt und Schlägen herausgezerrt. Endlich war es soweit, wir erstürmten die Betten, kämpften um ein Stückchen Raum. Auf einmal Bewegung, Mittagessen. Wir durften aus den Betten heraus, bekamen aber nichts, hatten auch gar keinen Hunger. Wir sahen gierige Gesichter, zum Teil aßen die Frauen mit den Händen und zu drei und vier aus einem Gefäß. Wir fragten, wohin wir austreten können. Antwort: vorläufig überhaupt nicht, Blocksperre. Es sei jetzt immer Blocksperre. Das bedeutet ein Verlassen des Blocks nur bei Zählappell und einmal am Tag austreten unter Bewachung der Gruppen. Im rückwärtigen Teil der Baracke war ein kleiner Anbau, da standen vier Kübel und hier und da durfte die eine oder die andere mit Erlaubnis der Blockältesten dorthin. Antreten zum Zählappell. Wir stürmten alle heraus, mussten uns nun 6 Mann hintereinander aufstellen und stehen. Endlich, nach 6 Stunden, kam eine deutsche Aufseherin, ließ sich die Zahl melden. Bei unserem Appell wurde Brot und Margarine verteilt. Wir bekamen nichts. Wir fragten, wieso gerade wir nichts bekamen. Daraufhin, neue Transporte bekommen die ersten Tage kein Essen. Unser Transport litt unter diesem Stehen in der Nässe und Kälte, da wir doch fast nichts anhatten. Wir bekamen alle ein unerträgliches Ziehen im Unterleib. Wenn wir uns bückten, konnten wir uns kaum aufrichten. Nach dem Appell durften wir austreten und uns dann niederlegen. Wir lagen wie die Sardinen ineinander geschachtelt, 8 bis 10 unter einer Decke. Wenn sich eine im Schlaf umdrehte, so die ganze Reihe mit ihr. Das Lager Auschwitz bestand über 4,5 Jahre. In dieser Zeit sind über 405.000 Personen, Männer, Frauen und Kinder, entweder im Stammlager oder in Birkenau lebend eingeliefert und mit einer Nummer registriert worden. Das sind also die Häftlinge, die nicht sofort nach der Ankunft ermordet worden sind. Aber auch von diesen 405.000 sind im Lager selbst 261.000 zugrunde gegangen, das sind fast 2/3. Das ist nur dann begreiflich, wenn man bedenkt, dass auch die nicht sofort Vernichteten und die nicht namentlich zum Tode Verurteilten über kurz oder lang umgebracht werden sollten. Die Verhältnisse waren darauf abgestimmt, dies zu erreichen. Bei nützlicher oder zweckloser Arbeit wurden die Menschen zermürbt. In der ersten Lagerzeit hatte man dafür den Sport. Die Hauptbeschäftigung war Sport, Lieder singen, also alles Sachen, die ganz angenehm klingen. Wir waren alles Polen. Nur ein ganz geringer Prozentsatz von uns kannte ein Wort Deutsch. Trotzdem haben wir innerhalb von 3 Monaten etwa 20 deutsche Lieder gelernt, ohne sie zu verstehen, selbstverständlich. Dann fing der Sport an. Der Sport dauerte stundenlang, tagelang in der größten Hütte. Und da trampelten wir so den ganzen lieben Tag, von früh bis morgen auf diesem Feld herum, getrieben von SS-Leuten und von diesen Kapos, diesen, wie man bei uns sagte, von den Grünen. mit schweren Stöcken. Und immer dieses, hinlegen auf, rollen, Kniebeuge, hüpfen, hüpfen, hüpfen, hüpfen, hüpfen, hinlegen auf, so ging das ungefähr 12 Stunden am Tage, denn die 12 Stunden mussten wir beschäftigt sein. Das Schlimmste war natürlich, wenn man aus der Masse herausgezogen wurde für Sololeistungen im Sport. Und das betraf meistens alte Leute, die nicht mitmachen konnten. Eine Szene ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Man verbrannte da altes Stroh und das Feuer loderte in der Mitte des Platzes. Wir machten da ringsherum Sport. Und ein gewisser Scharführer Plagge, ein riesenhafter Kerl, zog da zwei ältere Herren, einer von ihnen war Universitätsprofessor, einer war Arzt, heraus und trieb den Sport mit ihnen alleine. Die konnten absolut nicht mehr mitmachen, das Hüpfen, die Knie brachen ihnen zusammen. Nun, dann hieß es rollen. Die lagen auf der Erde und rollten so wie ein Baumstamm in Richtung des Feuers. Der Plagge stand über ihnen und dann rollen, rollen, rollen. Und je näher sie dem Feuer kamen, ne, dann hielten sie natürlich an. Die Hitze senkte ihnen schon die Haare. Und er dachte, immer noch ein bisschen näher, nur noch ein bisschen, rollen, rollen, rollen. Mit so ungefähr in dem Ton, in dem ich jetzt spreche. Und sie rollten immer näher an das Feuer heran, bis die Haare schon glühten. Dann ließ er sie wieder zurückrollen. Und diese Prozedur, diese sportliche Übung wurde dann einige Male wiederholt. Dann ist mir noch aus diesen Anfängen in Erinnerung, besonders in Erinnerung, der Tag der ersten Flucht. Eines Tages flüchtete einer. Und unter Geschrei, Trampel, Schlägen und so weiter wurden wir alle auf den Appellplätzen zusammengetrieben und mit den Händen im Nacken in Halb-Acht-Stellung aufgestellt und, wie es hieß, bis der Flüchtling gefangen wird. Das dauerte ungefähr 17 Stunden, also die ganze Nacht lang und den nächsten Tag bis über Mittag. Natürlich sah das ganze Feld aus wie ein Schlachtfeld, denn die meisten wurden ohnmächtig. Markieren gab es da übrigens nicht, denn jeder Ohnmächtige wurde darauf geprüft mit Schlägen, ob er auch wirklich nicht mehr bei Bewusstsein ist. Zuletzt standen in einem Block von ein paar hundert Leuten standen nur einige noch auf ihren eigenen Beinen. Wie weit die Gesundheit, die Widerstandsfähigkeit der Häftlinge schon unterhöhlt war, das zeigte sich an dem 31. Oktober 1940. Den Tag habe ich ganz genau im Gedächtnis. Den nannten die SS-Leute selbst später den schwarzen Tag von Auschwitz. Da gab es wieder eine Flucht aus dem Lager. An einem sehr kalten, regnerischen Tage. Und man hielt die Leute wieder auf dem Appellplatz stundenlang. Und da fielen sie einer nach dem anderen um, mussten ins Krankenbau gebracht werden und innerhalb einer Nacht starben 100 Menschen. Die Zahl von etwas weniger als 100, etwas mehr als 100 täglich Toten, das war dann die Regel in Auschwitz von diesem Tag ab. Batschula erinnert sich an die ersten Auschwitzer Weihnachten. Vor Weihnachten 1940 wurde auf dem Appellplatz vor der Kirche ein riesiger Christbaum aufgestellt, reichlich mit Glühbirnen beleuchtet. Zum Appell musste sich vor dem Christbaum das Strafkommando aufstellen. So standen 200 lebende Skelette beim Lichterbaum und unter den Zweigen der riesigen Fichte lagen bei jedem Appell mehrere verstümmelte Leichen. Anfänglich war Auschwitz kein Lager für Juden. Jüdische Transporte trafen hier erst seit der Jahreswende 1941-42, vor allem seit Ende März 1942 ein. Aber bereits seit 1940 gab es vereinzelt Juden, die gemeinsam mit polnischen Kameraden als politische Häftlinge eingewiesen wurden. Bartsch enthüllt ihr Schicksal. Also jeder Jude kam automatisch ins Strafkommando. Das Strafkommando war damals ein Leichenkommando. Ich kann mich noch erinnern, dass man einen Häftling bestaunte, der nach 3 Monaten Strafkompanie noch lebte. Eines Tages hielt Lagerführer Fritsch den Capo der Strafkompanie beim Ausgang zur Arbeit an und sagte: Wie viele Juden habt ihr? 250, Herr Lagerführer. Besonders melden Sie mir Strafkompanie ohne Juden. Und dann begann es. Alle Todesarten, die man sich nur denken konnte, die wurden gegenüber den Juden angewandt. Natürlich von diesen Kreaturen, die die SS dort zur Verfügung hatte, und von den SS-Leuten selber. Eine Todesart, das war die Kiesgrube, in der die ganze Strafkompanie übrigens arbeitete. Die Kiesgrube befand sich außerhalb der großen Postenkette und hatte eine eigene kleine Postenkette. SS-Leute mit Gewehren und Hunden. Diese Postenkette durfte nicht überschritten werden, sonst war Fluchtverdacht. Also nahm irgendwann einer von den SS-Leuten oder Capo sein Stück Holz und warf es hinter die Postenkette und befahl dem Juden, das Holz zu holen. Wollte er nicht, dann wurde er zu Tode geprügelt. Lief er das Holz holen, da standen schon die SS-Leute mit Gewehren bereit und schossen ihn nieder. Der treffsichere Posten, der den Juden erschossen hatte, bekam 3 Tage Urlaub und, ich glaube, 3 Schachteln Zigaretten. Diese Weise kamen da am einen Tage manchmal bis zu 80 Juden in der Kiesgrube um. Das war überall ein grauenhafter Anblick. Ich habe sie selbst in den Leichenkammern gesehen, mit den zerschmetterten Gesichtern, Köpfen und ausgerissenen Eingeweiden. Die Gestapo war im Lager durch die politische Abteilung vertreten. Sie führte alle Verhöre durch und erdachte sich hierfür die grausamsten Torturen. Als Bürokräfte beschäftigte diese Abteilung weibliche jüdische Häftlinge, die Zeuginnen ärgster Quälereien wurden, im Übrigen aber öfters auch da und dort helfen und für die im Stammlager sich entwickelnde Widerstandsbewegung wirken konnten. Frau Regine Lebensfeld beschreibt ein gefürchtetes Foltergerät, die Schaukel. Das war ein Holzgestell, an dem eine Eisenstange angebracht war. An diese Stange wurde der Verurteilte mit Händen und Füßen angebunden und gedreht. Zu beiden Seiten der Schaukel standen SS-Angehörige, die beim Umdrehen den Häftling mit Stockhieben oder Fußtritten misshandelten. Oft wurde das Opfer bewusstlos. Blutflecke und andere Spuren wurden sofort entfernt, damit diese von anderen Häftlingen, die auch zur Vernehmung erschienen, nicht bemerkt wurden. Eine solche Schaukel war in der Schreibstube angebracht, wo ich arbeitete. Bei einer Vorführung wurde ich beobachtet, welche Mienen ich dazu machte. Mein Nervenzustand war bereits so, dass ich mechanisch wie eine Maschine reagierte. Schlaflose Nächte, Krankheit und Müdigkeit waren in meinem Antlitz zu sehen. Der politischen Abteilung unterstand im Stammlager der Block 11, der Bunker mit seinen Kellerzellen. Der Häftling Jan Pilecki war hier als Blockschreiber tätig. Es war ungefähr im Block 11 über 200 männliche und über 100 weibliche Polizeihäftlinge. In dieser Zeit, das heißt 43 und 44, jede 2 Wochen, manchmal jede 3 Wochen, kam aus Gestapo-Stelle aus Katowice, der Leiter als Vorsitzende und ein paar andere Gestapo-Beamten zur sogenannten Standgerichtssitzung. Wer waren die Polizeihäftlinge zuerst? Also das waren verschiedene Leute aus dem Schlesien, die entweder haben tatsächlich etwas gemacht, das heißt, die haben zwischen Schlesien zum Beispiel und Generalgouvernement geschmuggelt, Butter, der Leder geschmuggelt. Es waren auch politische Häftlinge, die waren in Widerstandsbewegung. Aber es waren auch dabei die Leute, die haben nie geschmuggelt, nie politisch tätig waren. Jede Sitzung des Standgerichtes dauerte ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Und in dieser Zeit sind ungefähr 100 bis 150, manchmal sogar mehr, Todesurteile gefallen. Die Leute sind, das heißt die Häftlinge, die sind in den Zimmer, wo die Sitzung stattfand, sind reingekommen. Der Vorsitzende hat nur den Urteil gelesen, das heißt Name so und so, sind zum Tode geurteilt. Am meisten die Leute, die verstanden doch nicht Deutsch und sie wussten ja gar nichts, was mit ihnen los ist. Und von dort aus sind sie gleich durch den Korridor auf dem Hof geführt worden. Nach der Sitzung sind sie alle erschossen worden. Die Todesurteile waren schon im Blanko zuerst durch den Gauleiter Bracht untergeschrieben. Die Sitzung in diesem Zimmer, wo ich gearbeitet habe, stattfand. Deswegen konnte ich eben die Urteile später sehen. Also das alles gehörte nur und ausschließlich von diesen Leuten, die dort sich befanden, das heißt von diesen SSlern. Aber die haben überhaupt mit diesen Häftlingen nicht gesprochen. Wenn jemand Deutsch konnte und sah ziemlich gut aus, war gesund, konnte noch arbeiten und hat etwas verstanden, hat viel gesprochen, hat sich gewehrt, da es war manchmal, dass von 100 oder 150 Häftlinge, manchmal ein oder zwei oder drei Personen höchstens, sind freigelassen, das heißt, sie sind ins Lager gegangen, als gewöhnliche Häftlinge. So wie auch andere Häftlinge, alle, die erschossen waren, mussten, ganz gleich, ob das im Winter oder im Sommer war, mussten sich ganz nackend ausziehen und an die schwarze Wand gehen. Zuerst kamen immer die Frauen und später die Männer. Bei vielen Hinrichtungen der Bunkerinsassen täuschte die politische Abteilung Todesfälle durch Krankheit vor. Ich habe mich sehr, sehr gewundert, als ich so eine erste Bunkerselektion erlebt habe. Ich wollte die erschossen waren, aus der Stärke absetzen. Aber man hat mir das erklärt, dass das darf man nicht. Die Leute, die waren noch immer für außen lebendig. Die waren später aus dem Blockbestand nach Häftlingskrankenbau überstellt worden und von dort aus nach ein paar Tagen sind sie teilweise als Tote gemeldet. Das heißt, nach ein paar Tagen sind zwei oder drei auf Herzschwäche gestorben, die anderen auf Lungenentzündung und so weiter. In den Aufzeichnungen eines unbekannten, in Auschwitz umgekommenen Häftlings lesen wir: Aus einem Lager brachte man eine Gruppe ausgehungerter, abgemagerter Juden. Sie zogen sich auf dem Hof aus. Zum Erschießen gingen sie einzeln. Sie flehten, man möge ihnen für den kurzen Augenblick, den sie noch zu leben hatten, ein Stück Brot geben. Man brachte viel Brot herbei. Ihre ermatteten und von entsetzlichem Hunger erloschenen Augen flammten in wildem Freudenrausch auf. Mit beiden Händen ergriffen sie das Brotstück und verschlangen es gierig, während sie über die Stiege zum Erschießen gingen. Sie waren durch das erhaltene Brot so beglückt, dass sie den Tod viel leichter ertrugen. So konnten die Nazis Menschen foltern und ihre Seelen beherrschen. Sie konnten auch Häftlinge zur Hinrichtung ihrer Kameraden zwingen, wie Dr. Paul Heller, Häftlingsarzt im Auschwitzer Außenlager Jaworzno, berichtet. Im November 1943 erstatteten zwei deutsche Häftlinge die Anzeige, dass 52 polnisch- und tschechisch-jüdische Häftlinge mit dem Ausheben eines Grabens unterhalb des Zaunes begonnen hätten, um auf diese Weise zu flüchten. Sofort wurden alle 52 in den Bunker geschafft und Himmler wurde von diesem Vorfall verständigt. Dieser bestimmte, dass die Hälfte in Anwesenheit der gesamten Lagerbelegschaft hingerichtet werden sollte, während man die übrigen zur langsamen Vernichtung in andere Lager abschob. Im Lager mussten die Häftlinge sofort einen Galgen errichten. Aus Auschwitz kam Hauptsturmführer Schwarz, der in furchtbarer Art ein sadistisches Schauspiel inszenierte. Er ordnete an, dass Mithäftlinge die Exekution vornehmen sollten. Da sich mit Ausnahme eines alle weigerten, wurden sie mit Peitschenhieben und Gewehrkolbenschlägen dazu gezwungen. Alle 26 Opfer, namentlich kann ich mich nur an einen Kameraden Pfleger aus Prag erinnern, starben würdig unter Hochrufen auf die polnische und tschechoslowakische Freiheit. Aber selbst dies war noch nicht der Gipfel der Grausamkeit. Der Bunkerschreiber Pilecki berichtet. Jeder Tod ist doch schlecht, aber das Schlimmste, vor allen Dingen für uns, die von dort lebendig auskamen, das war Tod durch Hunger. Im Jahre 1941, wenn ein Häftling geflohen ist, Lagerführung hat zuerst 20 und später 10 Häftlinge aus demselben Kommando, später denselben Block, ins Bunker reingesteckt und die waren zum Tode, zum Hungertode verurteilt. Später hat man denselben Urteil für unverbesserliche Häftlinge gewandt. Ich erinnere mich an einen deutschen Häftling, Kurt Pahala, Häftlingsnummer 24. Kurt Pahala war Kapo TVL-Kommando, ein Kommando, wo sich die Lebensmittel, SS-Lebensmittelmagazine befanden. Aus diesem Kommando sind ein paar Häftlinge entflohen. Die Polizeiabteilung dachte, dass Pahala hatte etwas mit diesen Häftlingen zusammen gehabt und als verdächtig ist er ins Bunker eingeliefert worden. Weil er ein Kriminellhäftling war und ziemlich viel schon im Lager verbrochen hat, wurde ihm zum Tode durch Hunger verurteilt. So etwas Schreckliches kann ich mich nicht vorstellen. Also kann mich nicht mehr entsinnen, das war schon nach 12 Tagen oder nach 11 Tagen, wenn die Zelle im Bunker geöffnet war, das war so ein Gestank, das konnte man nicht aushalten. Also sogar Pahale, wie auch die anderen Häftlinge, die ich später gesehen habe, die durch Hunger getötet waren, haben die Finger abgebissen, haben die Sohlen, eigene Sohlen gegessen, haben sogar die Extrementen gegessen, weil es war schon nicht mehr da. Das war tatsächlich schreckliche Sache. Terror lähmt die Menschen. Dem Ungeheuerlichen wehrlos gegenübergestellt, bedarf es besonderer Umstände und Kräfte, um sich nicht ergeben in den eigenen Untergang zu schicken. Man soll diese Ergebenheit nicht missdeuten. Sie ist nicht Feigheit. Das bestätigt Leo Voss, ein jüdischer Häftling aus Holland. Keiner von allen, deren Hinrichtung ich sah, zeigte sichtbare Zeichen von Furcht. Sie alle gingen äußerlich vollkommen ruhig und beherrscht dem Tod entgegen. Keiner versuchte, sich dagegen zu sträuben. Kein Jammern und vergebliches Bitten wurde gehört, das die zuschauenden SS-Leute nur unterhalten hätte. Nur einmal sprach ein junger Mann, als er auf dem Bänkchen stand, laut und deutlich einige Worte. Er stieß keine Verwünschungen gegen seine Mörder aus. Er jammerte nicht über sein eigenes Los, über seine Lippen kam nur ein Wunsch. Ein Herzenswunsch von uns allen in jenen entsetzlichen Tagen. Der Wunsch, von dem er wusste, dass er für ihn selbst nicht in Erfüllung ging. Chavarim, ich wünsche euch alle ein gutes Heim. Das heißt deutsch, Freunde, ich wünsche euch allen eine gute Heimkehr. Pilecki wurde 1000-mal Zeuge für diese Ergebenheit. Ich habe mich immer gewundert, dass so viele Häftlinge, manchmal 100, manchmal sogar mehr, sind sehr kurzer Zeit erschossen worden durch ein paar SSler. Und dass sie sich überhaupt nicht wehren. Ich habe nämlich einen Freund gehabt, der hieß Heliodor Zaleschny, das war ein Junge aus Warschau. Das war im späten Herbst in 1942. Wir standen mit ihm und mit noch einem Freund, Häftlingsfreund, auf der Häftlingsstraße vor dem Block 25. Plötzlich sahen wir eine Häftlingsgruppe im Laufschritt in Richtung Block 11. Es war ungefähr, weiß nicht, 16, 20 Häftlinge und ein SSler auf dem Radfahrer. Das war der Oberchauffeur Boger aus der politischen Abteilung. Heliodor, der war sehr temperamentvoll, der konnte nicht verstehen. Der hat uns gesagt, ich kann das nicht verstehen, dass die Leute, so wie die Schäfe, ganz ruhig zum Tode gehen. Sie wissen doch sowieso, dass in ein paar Minuten sie werden schon tot sein. Warum springen sie nicht auf ihn? Ich möchte in so einer Situation wenigstens auf einen Sessler springen und wenigstens ihm den Hals durchbeißen. Und er hatte sich tatsächlich so benommen, dass wir müssten beide ihn festhalten, weil er konnte Dummheiten machen. Das war doch zu gefährlich. Warum erzähle ich das? Also nach 2 oder 3 Monaten, der hat mir vom Augen verschwunden, der ist nach Buna verlegt worden und von dort aus, ich war schon damals auf Block 11 als Schreiber, eines Tages ist er mit anderen paar Häftlingen auf Block 11 gekommen, als fluchtverdächtig. No, wir wussten alle, was das bedeutet. Man konnte von Zeit zu Zeit bei viel Glück aus dem Bunker ins Lager kommen, aber nicht bei Fluchtverdacht. In dieser Zeit, der Bunker war fast voll und nach ein paar Tagen haben schon die SSler aus politischer Abteilung gekommen und den Bunker entleert. Zwischen den anderen zum Tode verurteilt befand sich auch und der Heliodor Zaleschny. Ich habe mit ihm, so wie mit anderen meinen Kameraden, die ich kannte, nach ein paar Minuten vor dem Tode, habe mit ihm gesprochen. Der hat, so wie die anderen, alle von ihm und alle nach ihm, sehr leise mit mir gesprochen. Der hat gesagt, ich soll seine Freunde begrüßen. Zu seiner Mutter soll man schreiben, dass er ein braver Kerl war bis zu Ende. Und er hat sich so benommen, wie ich gesagt habe, wie alle, die zum Tode verurteilt waren. Alle waren sehr ruhig, so wie schon in anderen Welt. Hitler beschloss im Jahre 1941 die Ausrottung der Juden Europas. Das Deckwort hierfür hieß Endlösung der Judenfrage. Mit der Durchführung wurden Himmler und sein SS-Polizeiapparat betraut. In den besetzten Gebieten der Sowjetunion begann die Ausrottung bereits in den ersten Kriegstagen durch Massenerschießungen, die von besonderen Einsatzgruppen der SS durchgeführt wurden. In den übrigen Ländern wurden die Juden konzentriert und seit Mitte Oktober 1941 systematisch nach Osteuropa deportiert. Ab Dezember dieses Jahres wurden in Polen die Vernichtungslager Chełmno, Belzec, Sobibór und Treblinka gegründet. In Chełmno begann der Massenmord an Juden mit Giftgas. Die schon bestehenden Konzentrationslager Majdanek und Auschwitz erhielten gleichfalls Vernichtungslager. Nirgendwo wurde der Mordbetrieb so vervollkommt wie in Auschwitz, dass mehr Opfer verzehrt haben dürfte als alle übrigen Vernichtungslager zusammengenommen, obwohl zum Unterschied von den übrigen Mordstätten nur in Auschwitz ein nennenswerter Bruchteil eingelieferter Juden die Aussicht auf Überleben hatte, weil, außer in Majdanek, nur hier noch die kommenden Transporte auf kräftige junge Menschen hin durchsucht wurden. Diese zunächst verschonten Juden wurden der Sklavenarbeit zugeführt, wobei auch von ihnen ein großer Teil schnell zugrunde ging. Trotzdem gibt es aus Auschwitz viel mehr überlebende Juden als aus den übrigen Vernichtungslagern. Deshalb wissen wir auch über die Auschwitzer Verhältnisse am besten Bescheid, zumal sich von dort am meisten Dokumente erhalten haben und Höss, der Kommandant, uns in seinen Nachkriegsaufzeichnungen ein ausführliches Zeugnis hinterlassen hat, das mit anderen Berichten übereinstimmt und, bis auf mögliche Gedächtnisfehler bei Daten und Zahlen, kritischer Prüfung standhält. Höss gibt an. Im Sommer 1941, den genauen Zeitpunkt vermag ich nicht anzugeben, wurde ich plötzlich zum Reichsführer SS nach Berlin befohlen. Entgegen seinen sonstigen Gepflogenheiten eröffnete er mir ohne Beisein eines Adjutanten dem Sinne nach Folgendes. Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Die bestehenden Vernichtungsstellen im Osten sind nicht in der Lage, die beabsichtigten großen Aktionen durchzuführen. Ich habe daher Auschwitz dafür bestimmt. Einmal wegen der günstigen verkehrstechnischen Lage und zweitens lässt sich das dafür dort zu bestimmende Gebiet leicht absperren und tarnen. Sie haben nun diese Aufgabe durchzuführen. Es ist eine harte und schwere Arbeit, die den Einsatz der ganzen Person erfordert, ohne Rücksicht auf etwa entstehende Schwierigkeiten. Nähere Einzelheiten erfahren Sie durch Sturmbannführer Eichmann, der in nächster Zeit zu Ihnen kommt. Die beteiligten Dienststellen werden von mir zu gegebener Zeit benachrichtigt. Sie haben über diesen Befehl strengstes Stillschweigen, selbst Ihren Vorgesetzten gegenüber, zu bewahren. Nach der Unterredung mit Eichmann schicken Sie mir sofort die Pläne der beabsichtigten Anlage zu. Nach Erhalt dieses schwerwiegenden Befehles fuhr ich sofort nach Auschwitz zurück, ohne mich bei meiner vorgesetzten Dienststelle in Oranienburg gemeldet zu haben. Kurze Zeit danach kam Eichmann zu mir nach Auschwitz. Er weihte mich in die Pläne der Aktion in den einzelnen Ländern ein. Die Reihenfolge vermag ich nicht mehr genau anzugeben. Zuerst sollte für Auschwitz Ostoberschlesien und die daran angrenzenden Teile des Generalgouvernements in Frage kommen. Gleichzeitig und dann je nach Lage fortgesetzt die Juden aus Deutschland und der Tschechoslowakei, anschließend der Westen, Frankreich, Belgien, Holland. Er nannte mir auch ungefähre Zahlen der zu erwartenden Transporte, die ich aber nicht mehr nennen kann. Die Wahrheit der Aussagen von Höss wird hier durch das wichtigste Dokument über die Judenvernichtung bestätigt, das Besprechungsprotokoll der Konferenz am Wannsee vom 20. Januar 1942, bei der Heydrich in Anwesenheit Eichmanns erklärte. Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa von Westen nach Osten durchkämmt. Das Reichsgebiet, einschließlich Protektorat Böhmen und Mähren, wird vorweggenommen werden müssen. Höss setzt fort. Wir besprachen weiter die Durchführung der Vernichtung. Es käme nur Gase in Frage, denn durch Erschießen die zu erwartenden Massen zu beseitigen, wäre schlechterdings unmöglich und auch eine zu große Belastung für die SS-Männer, die dies durchführen müssten, im Hinblick auf die Frauen und Kinder. Eichmann machte mich bekannt mit der Tötung durch die Motorenabgase in Lastwagen, wie sie bisher im Osten durchgeführt wurde. Diese Methode wurde außer in der Sowjetunion nur im ersten polnischen Vernichtungslager in Chełmno angewendet. Die Tötung durch Kohlenoxidgas, durch Brausen in einem Baderaum, wie die Vernichtung der Geisteskranken an einigen Stellen im Reich durchgeführt wurde, erfordere zu viel Baulichkeiten. Auch wäre die Beschaffung des Gases für die großen Massen sehr problematisch. Wir kamen in dieser Frage zu keinem Entscheid. Eichmann wollte sich nach einem Gas, das leicht zu beschaffen wäre und keine besonderen Anlagen erfordere, erkundigen und mir dann berichten. Ende November war in Berlin bei der Dienststelle Eichmann eine Dienstbesprechung des gesamten Judenreferates, zu der auch ich hinzugezogen wurde. Die Beauftragten Eichmanns in den verschiedenen Ländern berichteten über den Stand der Aktionen und über die Schwierigkeiten, die der Durchführung der Aktionen entgegenstanden, wie Unterbringung der Verhafteten, Bereitstellung der Transportzüge, Fahrplan, Konferenz und Ähnliches. Auch hatte Eichmann noch kein geeignetes Gas aufgetrieben. Im Herbst 1941 wurden durch einen geheimen Sonderbefehl in den Kriegsgefangenenlagern die russischen Politruks, Kommissare und besondere politische Funktionäre durch die Gestapo ausgesondert und dem nächstgelegenen KZ zur Liquidierung zugeführt. In Auschwitz trafen laufend kleinere Transporte dieser Art ein, die durch Erschießen in der Kiesgrube oder im Hof des Block 11 getötet wurden. Gelegentlich einer Dienstreise hatte mein Vertreter, der Hauptsturmführer Fritsch, aus eigener Initiative Gas zur Vernichtung dieser russischen Kriegsgefangenen verwendet. Und zwar derart, dass er die einzelnen im Keller gelegenen Zellen mit den Russen vollstopfte und unter Verwendung von Gasmasken Zyklon B in die Zellen warf, das den sofortigen Tod herbeiführte. So verhältnismäßig glimpflich, wie Höss hier sagt, trat der Tod nicht ein. Denn am nächsten Morgen wurde Zyklon B nachgeschüttet, weil noch nicht alle im Keller gestorben waren. Wie sich dieser Massenmord zutrug, hören wir von Bartsch. Anfangs waren unter den Häftlingen nur unbestimmte Gerüchte, dass Schwerkranke durch Spritzen, und zwar durch Phenolspritzen, umgebracht werden. Das hat sich natürlich später bestätigt. Auf den Gedanken, dass man einen Kranken vergasen kann, sind wir damals noch nicht gekommen. Also die erste Vergasung, die war in den ersten Monaten, also im Herbst 1941, in den ersten Monaten des Krieges mit der Sowjetunion. Eines Tages bekamen die Häftlinge, die Pfleger im Krankenbau, den Befehl, Schwerkranke in den Bunker im Block 11 zu bringen. Die wurden dort in einige Zellen zusammengelegt und eingeschlossen. In der folgenden Nacht hörten wir, wie ein Menschenhaufen von SS-Leuten getrieben wurde. Man hörte russische Schreie und die Kommandos der SS-Leute. Schläge, harte Schläge konnte man hören. Und dieser ganze Menschenhaufen wurde in Richtung von Block 11, wo diese Bunker waren, hineingetrieben. 3 Tage später wurden die Pfleger vom Krankenbau wiederum nachts nach Block 11 gebracht, um dort die Leichen auszuräumen. Es hat sich herausgestellt, dass man die Russen, ein Transport von russischen Häftlingen und dann ein Transport und zusammen mit diesen Kranken vom Krankenbau einfach in diesen Zellen vergast hat. Der Anblick, der sich uns bot, als wir die Zellen öffneten, war ungefähr der, wenn man einen prall gefüllten Koffer öffnet. Nämlich die Menschenleichen strömten heraus. Es wurden bis zu 60, glaube ich, Leute in einer ganz winzig kleinen Zelle zusammengefercht, so dass sie nicht umfallen konnten, so dass sie standen. Dazu haben sich nur alle an einen kleinen Lüftungseingang gedrängt, durch den übrigens das Gas hineingeworfen wurde, um etwas noch frische Luft zu schnappen. Und alle Anzeichen an Todeskampf waren noch an den Leichen zu sehen. Die Häftlinge, die Pfleger mussten die Leichen auf Rollwagen bringen, die wurden außerhalb des Lagers gefahren und dort in die Erde vergraben. Die Pfleger, die dabei teilnahmen, waren natürlich alle überzeugt, dass sie ihre Mitwissenschaft nicht überleben werden. Dachten alle daran, dass sie entweder gleich an diesen Gräbern niedergemetzelt werden oder dann später bei irgendeiner Gelegenheit umkommen. Aber es gab merkwürdige Inkonsequenzen bei der SS. Höss erklärt weiter. Das Gas Zyklon B wurde in Auschwitz durch die Firma Tesch und Stabenow laufend zur Ungezieferbekämpfung verwendet und es lagerte daher immer ein Vorrat dieser Gasbüchsen bei der Verwaltung. In der ersten Zeit wurde dieses Giftgas, ein Blausäurepräparat, nur durch Angestellte der Firma Tesch und Stabenow unter größten Vorsichtsmaßnahmen angewandt. Später wurden einige Sanitätsdienstgrade als Desinfektoren bei der Firma ausgebildet und es haben dann diese die Gasverwendung bei der Entseuchung und Ungezieferbekämpfung durchgeführt. Beim nächsten Besuch Eichmanns berichtete ich diesem über die Verwendung von Zyklon B und wir entschlossen uns, bei der zukünftigen Massenvernichtung dieses Gas zur Anwendung zu bringen. Die Tötung der russischen Kriegsgefangenen durch Zyklon B wurde fortgesetzt. Aber nicht mehr in Block 11, da nach der Vergasung das ganze Gebäude mindestens 2 Tage gelüftet werden musste. Es wurde daher der Leichenraum des Krematoriums beim Revier als Vergasungsraum benutzt, in dem die Tür gasdicht und einige Löcher zum Einwurf des Gases in die Decke geschlagen wurden. Die Praxis des Massenmordes durch Gas hat man zunächst in verschämt Heilanstalten genannten kleineren Todesfabriken in Deutschland entwickelt, wohin man auch kranke oder angeblich kranke Insassen aus Lagern wie Dachau und Buchenwald zur Tötung schickte. Auch aus Auschwitz schaffte man einen solchen Transport zur Vergasung nach der Irrenanstalt Königstein in Sachsen. Nämlich eines Tages wurde im Krankenbau der Befehl erteilt, alle, nicht die Schwerstkranken, nicht die Sterbenden, aber alle Schonungsbedürftigen auf eine Liste zu stellen. Also unter anderem auch die, die nicht im Krankenwagen waren, aber Invaliden, zum Beispiel mit Prothesen, Beinprothesen, Handprothesen und so weiter. Die Häftlinge drängten sich zu diesen Kommandos. Es hieß nämlich, dass sie in ein Schonungslager kommen, so eine Art Sanatorium für Häftlinge. Es gab sogar Fälle, wo Häftlinge, die abgewiesen worden sind, sich Gewalt und List dazu brachten, dass sie auf diese Liste kamen. Auf diese Weise entstand ein Transport von einigen hundert Leuten. Die wurden in einen Zug verladen, übrigens nicht in Waggons, sondern in Personenwaggons, was noch bei uns den Eindruck erhöhte, dass die Sache ernst gemeint ist mit diesem Erholungslager. Und wurden weggebracht, wie wir später erfuhren, von den SS-Leuten. Einige haben das durchsickern lassen. Wurde dieser ganze Transport nach Dresden, in die Richtung von Dresden gebracht und dort in einer Halle vergast. Höss gibt eine Übersicht über die Geschichte der Ausrottung von Juden in Auschwitz durch Gas. Zu welcher Zeit nun die Judenvernichtung begann, vermag ich nicht mehr anzugeben. Wahrscheinlich noch im September 1941, vielleicht aber auch erst im Januar 1942. Es handelte sich zuerst um Juden aus Ostoberschlesien. Diese Juden wurden durch die Gestapo Katowice verhaftet. Soviel ich mich noch erinnere, waren diese Transporte nie stärker als 1000 Menschen. Während es sich im Frühjahr 1942 noch um kleinere Aktionen handelte, verdichteten sich die Transporte während des Sommers und wir waren gezwungen, noch eine weitere Vernichtungsanlage zu schaffen. Es wurde das Bauerngehöft westlich der späteren Krematorien 3 und 4 ausgewählt und hergerichtet. Zur Entkleidung waren beim Bunker 1 2 und beim Bunker 2 3 Baracken entstanden. Der Bunker 2 war größer, er fasste ca. 1200 Personen. Noch im Sommer 1942 wurden die Leichen in die Massengräber gebracht. Erst gegen Ende des Sommers fingen wir an mit der Verbrennung. Zuerst auf einem Holzstoß mit ca. 2000 Leichen, nachher in den Gruben mit den wieder freigelegten Leichen aus der früheren Zeit. Die Leichen wurden zuerst mit Ölrückständen, später mit Methanol übergossen. In den Gruben wurde fortgesetzt verbrannt, also Tag und Nacht. Ende November waren sämtliche Massengräber geräumt. Der Reichsführer SS sah sich anlässlich seines Besuches im Sommer 1942 den gesamten Vorgang der Vernichtung genau an. Angefangen von der Ausladung bis zur Räumung des Bunkers 2. Zu der Zeit wurde noch nicht verbrannt. Er hatte nichts zu beanstanden, hat sich aber darüber auch nicht unterhalten. Himmler hat bei diesem Besuch Höss zum Obersturmbannführer befördert. Ursprünglich wurden laut Reichsführer SS-Befehl alle durch die Dienststelle Eichmann nach Auschwitz transportierten Juden ausnahmslos vernichtet. Dies geschah auch bei den Juden aus dem Gebiet Oberschlesien. Dies änderte sich seit der Ankunft der ersten jüdischen Transporte aus entfernten Gebieten, von denen zunächst Ende März 1942 je einer aus der Slowakei und aus Frankreich kamen. Nun wurde befohlen, und wir hören wieder Höss, alle arbeitsfähigen Juden, Männer und Frauen auszusuchen und im Lager für Rüstungszwecke einzusetzen. Die Notwendigkeit, ein Frauenlager in Auschwitz zu errichten, entstand erst durch diesen Befehl. Die beiden großen Krematorien 1 und 2 wurden im Winter 1942-43 gebaut und im Frühjahr 1943 in Betrieb genommen. Im Laufe von 2 Wochen, vom 22. März bis zum 4. April 1943 wurden der Kommandantur 3 fertige Krematorien mit Gaskammern übergeben. Höss und SS-Hauptscharführer Moll, der Chef der Krematorien, wurden bald darauf mit dem Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Höss beschreibt die Krematorien 1 und 2. Sie hatten je 5 Dreikammeröfen und konnten innerhalb 24 Stunden je ca. 2000 Leichen verbrennen. Die Verbrennungskapazität zu steigern war feuerungstechnisch nicht möglich. Versuche führten zu schweren Schäden, die mehrere Male zum gänzlichen Außerbetriebsetzen führten. Die beiden Krematorien 1 und 2 hatten unterirdisch gelegene Auskleide- und Vergasungsräume, die be- und entlüftet werden konnten. Die Leichen wurden durch einen Aufzug nach den oben befindlichen Öfen gebracht. Die Vergasungsräume fassten je 3000 Menschen. Diese Zahlen wurden aber nie erreicht, da die einzelnen Transporte ja nie so stark waren. Die beiden kleineren Krematorien 3 und 4 sollten nach der Berechnung durch die Baufirma Topf Erfurt je 1500 innerhalb 24 Stunden verbrennen können. Durch die kriegsbedingte Materialknappheit war die Baufirma gezwungen, 3 und 4 materialsparend zu bauen. Daher die Auskleidungs- und Vergasungsräume oberirdisch und die Öfen in leichterer Bauart. Es stellte sich aber bald heraus, dass die leichtere Bauart der Öfen, je 2 Vierkammeröfen, den Anforderungen nicht gewachsen war. 3 fiel nach kurzer Zeit gänzlich aus und wurde später überhaupt nicht mehr benutzt. 4 musste wiederholt stillgelegt werden, da nach kurzer Verbrennungsdauer von 4 bis 6 Monaten die Öfen oder der Schornstein ausgebrannt waren. Meist wurden die Vergasten in Gruben hinter dem Krematorium 4 verbrannt. Die provisorische Anlage 1 wurde bei Beginn des Bauabschnittes 3 des Lagers Birkenau abgerissen. Die Anlage 2, später als Freianlage oder Bunker 5 bezeichnet, war bis zuletzt in Betrieb, und zwar als Ausweichmöglichkeit bei Pannen in den Krematorien 1 bis 4. Bei Aktionen mit dichterer Zugfolge wurden die Vergasungen bei Tage in 5 durchgeführt, die nachts ankommenden Transporte in 1 bis 4. Die Verbrennungsmöglichkeit bei 5 war praktisch fast unbegrenzt, als noch Tag und Nacht verbrannt werden konnte. Durch die feindliche Lufttätigkeit ab 1944 durfte nachts nicht mehr gebrannt werden. Die erreichte Höchstzahl innerhalb 24 Stunden an Vergasungen und Verbrennungen war etwas über 9000 an allen Stellen außer 3 im Sommer 1944 während der Ungarnaktion, als durch Zugverspätungen anstatt der vorgesehenen 3 Züge 5 Züge innerhalb 24 Stunden einliefen und diese außerdem noch stärker belegt waren. Ende Juni 1943 wurde gemeldet, dass die tägliche Verbrennungskapazität der Auschwitzer Krematorien 4.756 Leichen beträgt. So war es also zeitweise nötig, auch wenn keine Betriebsschäden eintraten, Leichen massenweise im Freien zu verbrennen. Höss war ein sehr ordentlicher Mann mit seiner Art von Schönheitssinn und so verrät uns ein interner amtlicher Brief an die landwirtschaftlichen Betriebe des Lagers. Aufgrund einer Anordnung des Lagerkommandanten SS-Obersturmbannführer Höss sollen die Krematorien 1 und 2 mit einem Grüngürtel als natürlicher Abschluss zum Lager hin versehen werden. Mit genauer Größenangabe wurden aus Baumschulbeständen insgesamt 1600 Laub- und Nadelbäume sowie Sträucher angefordert. Auch den Vernichtungsvorgang hat Höss eingehend beschrieben. Die zur Vernichtung bestimmten Juden wurden möglichst ruhig, Männer und Frauen getrennt, zu den Krematorien geführt. Im Auskleideraum wurde ihnen durch die dort beschäftigten Häftlinge des Sonderkommandos in ihrer Sprache gesagt, dass sie hierher nur zum Baden und zur Entlausung kämen, dass sie ihre Kleidung ordentlich zusammenlegen sollten und vor allem den Platz sich zu merken hätten, damit sie nach der Entlausung ihre Sachen schnell wiederfinden könnten. Die Häftlinge des Sonderkommandos hatten selbst das größte Interesse daran, dass der Vorgang sich schnell, ruhig und reibungslos abwickelte. Nach der Entkleidung gingen die Juden in die Gaskammer, die mit Brausen und Wasserleitungsröhren versehen völlig den Eindruck eines Baderaumes machte. Zuerst kamen die Frauen mit den Kindern hinein, hernach die Männer, die ja immer nur die wenigeren waren. Dies ging fast immer ganz ruhig, da die Ängstlichen und das Verhängnis vielleicht Ahnenden von den Häftlingen des Sonderkommandos beruhigt wurden. Auch blieben die Häftlinge und ein SS-Mann bis zum letzten Moment in der Kammer. Die Tür wurde nun schnell zugeschraubt und das Gas sofort durch die bereitstehenden Desinfektoren in die Einwurfluken durch die Decke der Gaskammer in eine Luftschacht bis zum Boden geworfen. Höss erwähnt hier nicht, dass die Blechdosen der Firma Degesch mit dem Zyklon B aus dem Magazin mit einem Sanitätsauto herbeigeschafft wurde, das mit den Zeichen des Roten Kreuzes versehen war. Die ankommenden Transporte sahen diesen Wagen, der nicht wenig zur Täuschung der Opfer beitrug. Durch das Beobachtungsloch in der Tür konnte man sehen, dass die dem Einwurfsschacht am nächsten Stehenden sofort tot umfielen. Man kann sagen, dass ungefähr ein Drittel sofort tot war. Die anderen fingen an zu taumeln, zu schreien und nach Luft zu ringen. Das Schreien ging aber bald in ein Röcheln über und in wenigen Minuten lagen alle. Nach spätestens 20 Minuten regte sich keiner mehr. Je nach Witterung, feucht oder trocken, kalt oder warm, Weiter, je nach Beschaffenheit des Gases, das nicht immer gleich war, nach Zusammensetzung des Transportes, viele gesunde, alte oder kranke, Kinder, dauerte die Wirkung des Gases 5 bis 10 Minuten. Die Bewusstlosigkeit trat schon nach wenigen Minuten ein, je nach Entfernung von dem Einwurfsschacht. Schreiende, Ältere, Kranke, Schwächliche und Kinder fielen schneller als die Gesunden und Jüngeren. Der verhältnismäßig schnelle Tod trat aber erst ein, nachdem man die technisch vollkommeneren Anlagen hatte. Es wird berichtet, dass bis März 1943 die Prozedur oft viel länger dauerte und quälender war, ja, dass manche Opfer noch bei der Räumung der Kammer Lebenszeichen von sich gaben. Eine halbe Stunde nach dem Einwurf des Gases wurde die Tür geöffnet und die Lüftungsanlage eingeschaltet. Es wurde sofort mit dem Herausziehen der Leichen begonnen. Eine körperliche Veränderung konnte man nicht feststellen, weder Verkrampfung noch Verfärbung. Erst nach längerem Liegen, also nach mehreren Stunden, zeigten sich an den Liegestellen die üblichen Totenflecken. Auch waren Verunreinigungen durch Kot selten. Verletzungen irgendwelcher Art wurden nicht festgestellt. Die Gesichter zeigten keine Verzerrungen. Den Leichen wurden nun durch das Sonderkommando die Goldzähne entfernt und den Frauen die Haare abgeschnitten. Hiernach wurden sie durch den Aufzug nach oben gebracht vor die inzwischen angeheizten Öfen. Je nach Körperbeschaffenheit wurden bis zu 3 Leichen in eine Ofenkammer gebracht. Auch die Dauer der Verbrennung war durch die Körperbeschaffenheit bedingt. Es dauerte im Durchschnitt 20 Minuten. In dieses Sonderkommando, das in den Gaskammern und den Krematorien arbeiten musste, wurden grundsätzlich nur jüdische Häftlinge eingeteilt. Nach einigen Monaten, vor allem nach Abschluss größerer Vernichtungsaktionen, wurde das Sonderkommando selbst, zumindest ein größerer Teil von ihm, vergast oder erschossen. In späterer Zeit führte ein Verschubgeleise fast unmittelbar bis zu den Krematorien in Birkenau. Von hier konnten Häftlinge, so Dr. Wolken, die Vorgänge auf der Rampe beobachten. Diese sogenannte Rampe, das waren die 3 Eisenbahngeleise, auf denen die ankommenden Transporte eingeschoben wurden. Namentlich im Jahre 1944, von Mai an, als die ungarischen Juden evakuiert wurden und nach Auschwitz gebracht wurden, kamen täglich 5 bis 6 solche lange Lastzüge Menschen an. Das war die große Aktion Eichmanns zur Säuberung Ungarns von den Juden. Und das hielt nun durch Monate an. Wenn so ein Lastzug auf der Rampe eingeschoben wurde, da war eine Unmenge von SS-Leuten da und auch ein Häftlingskommando, das dann die Effekten, die die Leute in den Waggons zurücklassen mussten, auf Lastauto beförderte und die dann in das Effektenlager, das im Häftlingsmund Kanada hieß, verfrachtet und aussortiert wurde. Wenn so ein Transport nun auf der Rampe ankam, da hieß es, Gepäck alles drin lassen, aussteigen aus den Waggons, Frauen mit Kindern, alte Leute, kranke Leute, bitte gleich nach links austreten, die kommen in ein separates Lager, wo sie nicht arbeiten müssen. Das war also die erste Gruppe, die wurde direkt von dort weg in die Krematorien geführt. Und der verbleibende Rest nun, der musste vor dem SS-Arzt und besonders fleißig war da Dr. Mengele, der sehr viel Freiwilligendienst auf der Rampe versah, vorbei defilieren, der mit einem Finger nach rechts oder links zeigte und damit bestimmte, ob jemand sofort ins Krematorium zur Vergasung kommt oder ob er noch vorher den Umweg über das Lager macht. Nicht immer vollzog sich der Massenmord an angekommenen Transporten so unkompliziert, wie Höss es vorhin schilderte. Bei der Einlieferung von 1700 Juden aus Bergen-Belsen im Oktober 1943 entriss eine Frau einem SS-Mann den Revolver, mit dem sie einen SS-Mann tötete und einen zweiten verletzte. Wenn auch sonst über offenen Widerstand kaum etwas bekannt ist, so schildert Höss doch selbst, dass sich die Schlachtopfer keineswegs immer unwissend und ergeben in ihr Schicksal fügten. Ich habe beobachtet, dass Frauen, die ahnten oder wussten, was ihnen bevorstand, mit der Todesangst in den Augen, die Kraft noch aufbrachten, mit ihren Kindern zu scherzen, ihnen gut zuzureden. Eine Frau trat einmal im Vorbeigehen ganz nah an mich heran und flüsterte mir zu, indem sie auf ihre vier Kinder zeigte, die sich brav angefasst hatten, um die Kleinsten über die Unebenheiten des Geländes zu führen: »Wie bringt ihr das bloß fertig, die schönen, lieben Kinder umzubringen? Habt ihr denn kein Herz im Leibe?« Ein alter Mann zischelte mir einmal zu: »Diesen Massenmord an den Juden wird Deutschland schwer büßen müssen.« Dabei glühten seine Augen vor Hass. Trotzdem ging er mutig in den Gasraum, ohne sich um die anderen zu kümmern. Eine junge Frau fiel mir auf. Da sie übereifrig half, die Kleinkinder, die älteren Frauen auszuziehen, immer hin und her rannte. Sie hatte bei der Aussortierung zwei kleine Kinder bei sich. Sie fiel mir durch ihr aufgeregtes Wesen und durch ihre Erscheinung schon dort auf. Sie sah ganz und gar nicht nach einer Jüdin aus. Jetzt hatte sie keine Kinder mehr. Sie drückte sich bis zuletzt um die noch nicht mit dem Auskleiden fertigen Frauen mit mehreren Kindern herum, redete ihnen gut zu, beruhigte die Kinder. Mit den letzten ging sie in den Bunker. Im Türrahmen blieb sie stehen und sagte: »Ich habe von Anfang an gewusst, dass wir nach Auschwitz zur Vergasung kommen. Vor der Aussortierung als Arbeitsfähige drückte ich mich, indem ich die Kinder an mich nahm. Ich wollte den Vorgang bewusst und genau erleben. Hoffentlich geht es schnell vorüber. Lebt wohl.« Ab und zu kam es auch vor, dass Frauen während des Ausziehens plötzlich markerschütternd losschrien, sich die Haare ausrissen und sich wie wahnsinnig gebärdeten. Schnell wurden sie herausgeführt und hinter dem Haus mit dem Kleinkalibergewehr durch Genickschuss getötet. Es kam auch vor, dass Frauen in dem Augenblick, als die vom Sonderkommando aus dem Raum gingen und sie merkten, was nun geschehen würde, uns alle möglichen Verwünschungen zuschrien. Ich erlebte auch, dass eine Frau aus der Kammer beim Zumachen ihre Kinder herausschieben wollte und weinend rief: »Lass doch wenigstens meine lieben Kinder am Leben.« Als sich Eichmann 1957 einem früheren holländischen SS-Offizier für Interviews zur Verfügung stellte, fragte dieser ihn: »Hat Höss Sie einmal durch das Lager geführt?« »Ja, natürlich, nicht nur einmal. Mehrmals hat er mich durch das Lager geführt.« Die nächste Frage hieß: »Könnten Sie vom ersten Mal etwas erzählen?« »Das ist sehr schwer. Wie oft ich dort war, weiß ich nicht mehr. Ich war alleine dort. Ich war mit Krumey dort. Höss hat mir alles gezeigt. Er hat mir zum Schluss auch einen Graben gezeigt, wo auf sehr starken Blechrosten die vergasten Judenleichen lagen, und die wurden mit irgendeinem Brennstoff übergossen, angezündet und schmorten, wie eben Schmorfleisch, Schmor. Und bei dieser Gelegenheit hat mir Höss die Worte des Reichsführers Himmler gesagt, das sind Schlachten, die unsere kommenden Generationen nicht mehr zu schlagen brauchen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so etwas gesehen, und es mag sein, dass Höss, der es ja öfters mit angesehen hatte, in mir eine Scheu, ein Entsetzen sah. Es hat jedenfalls einen solchen Eindruck auf mich gemacht, dass ich heute noch diesen Leichenberg vor mir sehe, nach 12, 13, 14 Jahren.« Gaskammern und Krematorien gehörten für die Häftlinge von Auschwitz und Birkenau zum Alltag. Und gar die Juden, ständig unter dieser Drohung, waren so mit dieser Umwelt vertraut, dass sie, wenn schon nicht ihren Schrecken, so doch alles Ungewöhnliche einbüßte. Das galt auch für Jugendliche. Yehuda Bakon erzählt davon: »Ich kam in einen Rollwagenkommando. Das war ein Wagen, und anstatt Pferden haben es 20 Jugendliche bedient. Durch diesen Rollkommando gelang es mir, alle Legern zu sehen, und ich wusste genau, was los ist in Auschwitz. Wir konnten sogar in den Frauenlegern, und öfters waren wir im Krematorium. Wir haben manchmal die Decken oder Wäsche, aber besonders das Holz vom Krematorium, welches man normalerweise zum Verbrennen genommen hat, brachten wir ins Lager für gewöhnlichen Gebrauch. Und ich erinnere mich, dass einmal im Winter der Kapo uns sagte: Also Jungs, ihr habt es ja schon aufgeladen, und wenn ihr wollt euch jetzt ein bisschen wärmen, dann geht es in die Gaskammer, jetzt ist niemand da. Und so kam es, dass wir konnten besichtigen die Gaskammern und die Öfens, und dass die ganze Installation in Krematorium, besonders Krematorium Nummer 2, welche waren unterirdisch. Wir waren damals jung und es interessierte uns alles und ich fragte die Sonderkommandanten schon in Lago, wie alles vor sich geht und ich sagte ihnen, erzählt es mir doch, vielleicht komme ich einmal raus und da will ich über euch schreiben. Die lachten nur und sagten, dass niemand von hier rauskommt, aber erzählt mir trotzdem sehr viel. Manchmal standen wir draußen, man sagt uns, jetzt können Sie nicht rein, jetzt sind eben da Menschen drinnen. Wir waren nur da, als keine Leute da waren. Und sie erzählten mir, wie die Sachen, wie es vorging. Es waren dort ein Haken mit Nummern. Und der SS sagt ihnen also, gibt's schön zusammen die Kleider und merkt euch gut die Nummern, damit ihr es auf der zweiten Seite nach der Desinfektion zurückbekommt. Und beeilt euch. Viele fragten nach Kaffee, weil sie ja durstig war nach der langen Fahrt. Da sagte ihnen das S also, nur schneller, der Kaffee wird kalt, der Kaffee wartet auf euch im Lager. Krematorium 1 und 2 waren zwei Gaskammern, eine nach der anderen. Ich fragte warum, da sagte man mir, wenn nicht viel Leute ist, dann benutzt man nur eine Gaskammer, weil es ist schade um den Gas. Die Gaskammer auf den ersten Blick konnte jemanden täuschen, dass es sich richtig um Tusche handelt. Ich war aber sehr neugierig und schaute mir es näher an und sah, dass dieser Apparat, von wo normalerweise Tusche fließt, die Löcher nicht durchgelöchert waren, sondern nur sogar eingeklopft. Und unten waren Ventilationen, solche Löcher für Ventilationen, oben waren Lampen mit seinem Drahtschirm. Und in der Mitte in jeder Kammer waren zwei Gittern, so wie bei Lift, aber viel kleiner, ungefähr 40 auf 40 Zentimeter, welche gingen von oben bis nach unten. Und wenn alles fertig war, kam der SS-Mann von oben und hob auf eine Installation, so wie bei einer, wie bei einem Kanal, und hat den Zyklon B hereingeschüttet. Nach einiger Zeit, als alle Leute tot waren, waren automatische Ventilationen und nachher haben müssen die Sonderkommandanten die Toten rausnehmen, auf einen Lift schmeißen. Dieser Lift fuhr bis herauf auf den ersten Stock und von dort auf, mit Waggonen und Gleisen gingen, brachte man die Tote bis in den Öfens rein, wo sie verbrannt wurden. Und in den Krematoren waren verschiedene Kommandos, Kommandos zum Beispiel von zu zerstoßender Knochen. Ein Freund von den Sonderkommandanten erzählte mir, das war sein Job. Bevor man die Asche in die Wisla warf, musste sie ja ganz zerstoßen sein. Andere haben müssen das Gold schmelzen. Ich sah auch die Kiste, es waren ungefähr ein halbes Meter auf 20 Zentimeter und 40 Zentimeter breite Kiste und erzählte mir, dass manchmal die Kiste fast halb voll mit Gold ist nach einem Transport. Als wir in den Krematorien waren, haben wir uns alles ruhig, sogar mit einer Neugier von Kindern angesehen, da wir wussten, heute die und morgen wir. Ich habe mir auch öfters die Selektionen angesehen und ich wusste genau, wo dieser Teil geht und wo jener Teil geht. Wenn wir konnten, selbstverständlich halfen wir den Leuten, wie weit wir konnten. Einmal kamen Kinder aus Lodz, aus Litzmannstadt, als man das Ghetto liquidierte. Und diese waren sehr, sehr hungrig. Und wir gaben ihnen Suppe und gab es ihnen durch den elektrischen Draht. Und es war lebensgefährlich. Und außer diesen konnten wir von den SS-Mann erschossen werden. Aber wir haben es getan. Und ich erinnere mich auch, als man Theresienstadt liquidierte, Ende 1944, kam ein Freund von mir und bat mich, ich soll ihm ein Gebetbuch und etwas zum Trinken geben. Ein Gebetbuch konnte ich ihm nicht geben, weil es da kein war. Aber ich brach ihm Kaffee und beruhigte ihn und sagte, siehst du, ich bin schon hier über ein Jahr fast und ich bin schwach und man kann es aushalten. Und habe ihm Mut gegeben. Mich auch, ich habe einmal getroffen Verwandte in Frauenlager, von welchen ich überhaupt nicht wusste, und brachte ihnen etwas zum Essen, brachte ihnen Schminke und er sagte ihnen, wie sie sollen sich benehmen bei der Selektion. Sie sollen sich ein bisschen die Wangen rot machen, damit sie gesünder aussehen. Die Vergasungen wurden auf Himmlers Befehl am 2. November 1944 eingestellt. Am 26. November wurde die Zerstörung der Gaskammern angeordnet. 1953 wurde in Auschwitz ein Heft mit Fragmenten einer jiddischen Chronik ausgegraben. Der Autor war Mitglied des Sonderkommandos, seinen Namen kennen wir nicht. Hier der Wortlaut der letzten Eintragungen. Am 14. Oktober ging man daran, die Mauern des Krematoriums 3 abzutragen. Am 20. Oktober brachte man 2 kleine Auto und einen Gefängniswagen, angefüllt mit Dokumenten über Häftlinge, Kartotheken, Sterbeurkunden, Anklageschriften und so weiter zum Verbrennen. Heute, am 25. November, hat man begonnen, das Krematorium 1 abzureißen. Dann soll das Krematorium 2 abgetragen werden. Interessant, dass zuerst der Motor, der zum Auspumpen der Luft dient, und die Rohre abmontiert werden. Das erste wird nach Mauthausen, der zweite nach Großrosen geschickt. Ich bitte, alle meine seinerzeit vergrabenen Schilderungen und Notizen zu ordnen und unter dem Titel »Im Abgrund des Verbrechens« zu veröffentlichen. Sie sind in verschiedenen Schachteln und Gläsern im Hof des Krematoriums 2. Ebenso 2 größere Berichte, von denen der eine »Aussiedlung« betitelt, »Im Grab mit Knochen im Krematorium 1« und der andere »Auschwitz« betitelt, »In einem Knochenhaufen an der Südwestseite desselben Hofes liegt«. Dann habe ich das noch einmal abgeschrieben, vervollständigt und es an einer anderen Stelle unter der Asche im Krematorium 2 eingegraben. Jetzt gehen wir, die 170 übrig gebliebenen Männer, zu unseren Frauen. Wir sind überzeugt, dass man uns in den Tod führt. 30 Leute hat man ausgesucht, um sie im Krematorium 4 zu belassen. Heute, am 26. November 1944. Ich habe in Auschwitz unendliches Glück gehabt. Ich konnte in meinem Beruf arbeiten und doch auch versuchen, das Los meiner Kameradinnen etwas zu erleichtern. Ich war die ganze Zeit über in verschiedenen Blocks im Krankenbau des Frauenkonzentrationslagers Auschwitz beschäftigt. Wenn man mir vorher gesagt hätte, dass es überhaupt möglich sein kann, in dieser Situation Patienten zu untersuchen, irgendwie zu behandeln, zu pflegen, so hätte ich das für vollkommen ausgeschlossen gehalten. In diesem Block standen 3 stockhohe Betten, eine Reihe der Wand entlang, eine zweite in 1 Meter Abstand voneinander, quer dazu in den Raum hineinragend. Dadurch waren die Hinterbetten an ihren Kopf und an ihren Fußende von diesen anderen Betten so verdeckt, dass man nur in der Mitte dazu kam. Und das Licht aus den Oberlichten gelangte überhaupt nicht zu diesen rückwärtigen Betten, vor allem zu den unteren. Die Patienten lagen dort wie in einer finsteren Höhle und man konnte kaum etwas unterscheiden, wenn man sich zu ihnen hineingehen wollte. Diese Betten waren bedeckt mit Papierstrohsäcken, in denen aber statt weichem Stroh harte Holzwolle war. Und je sie länger in Benutzung standen, dann ballte sich diese Holzwolle zu Knödeln zusammen, sodass die Patienten an manchen Stellen nur auf dem doppelten Papierstoff lagen und an anderen Stellen Ballen von solcher hart gewordener Holzwolle unter sich hatten. In guten Zeiten hatten nur wenige Betten einen Belag von 2 Patientinnen. Ich habe aber Zeiten erlebt, wo in einem solchen Block mit 250 Betten 700 bis 800 Patientinnen, und zwar durchwegs todkranke Frauen lagen, sodass sie zu dritt und in manchen Betten sogar zu viert auf einem solchen Papierstrohsack lagen. Es gab für ganz wenige Betten Leintücher. In der Regel waren die Strohsäcke mit einer schmutzigen Pferdedecke überzogen. Sehr oft musste diese eine Decke eben für dieses Bett reichen, ganz gleich, wie viele Frauen drin waren. Es war jede Krankheit in die dort vertreten, jede Infektionskrankheit. Typhus, Fleckfieber, Ruhr, Cholera, Scharlach, Masern, Trachom, Pemphigus. Es gab keine schwerste Krankheit, die ich jemals in meinem Lehrbuch der Infektionskrankheiten gelernt hatte, sehr oft mit der Idee, das wirst du doch ohnehin niemals sehen, die es dort nicht gab. Und die Frauen, die dort lagen, starben und manchmal sehr selten auch gesund wurden, lagen in diesen Betten und wenn sie sie verließen, dann kam die nächste hinein. Und es wurde da inzwischen nicht nur der Strohsack nicht verbrannt, nicht desinfiziert, es wurden nicht einmal die Decken gewechselt, kaum je die Leintücher. Eine solche Frau kam also mit ihrer eigenen Krankheit in das Bett der anderen, die an einer anderen Krankheit gelitten hat. Und man konnte mit Sicherheit rechnen, dass sie nun diese andere Krankheit zu ihrer eigenen noch dazu bekam. Und wenn sie von beiden ganz geschwächt da lag, dass dann ihre Nachbarin ihr die dritte brachte und so fort. So dass die meisten Frauen eine Infektionskrankheit nach der anderen durchmachten, solange ihr Herz es eben aushielt. Man starb nicht nur an den Krankheiten. Aufschluss darüber und noch über vieles mehr gibt uns abermals Kommandant Höss. Neben ihren gewöhnlichen ärztlichen Aufgaben übten die SS-Ärzte in Auschwitz noch folgende Tätigkeiten aus. Erstens, bei den ankommenden Judentransporten hatten sie die arbeitsfähigen männlichen sowie weiblichen Juden auszusuchen. Zweitens, bei dem Vernichtungsvorgang hatten sie anwesend zu sein, um die vorgeschriebene Anwendung des Giftgas Zyklon B zu überwachen. Weiter hatten sie sich nach der Öffnung der Gaskammern zu überzeugen, dass die Vernichtung vollständig war. Drittens, die Zahnärzte hatten sich durch fortgesetzte Stichproben davon zu überzeugen, dass die Häftlingszahnärzte des Sonderkommandos bei allen Vergasten die Goldzähne auszogen und in die bereitstehenden Behältnisse warfen. Weiter hatten sie die Einschmelzung des Zahngoldes und die sichere Aufbewahrung bis zur Ablieferung zu überwachen. Viertens, die SS-Ärzte hatten laufend in Auschwitz, in Birkenau sowie in den Arbeitslagern die arbeitsunfähig gewordenen Juden, die voraussichtlich innerhalb von 4 Wochen nicht wieder arbeitsfähig werden konnten, auszumustern und der Vernichtung zuzuführen. Auch seuchenverdächtige Juden waren zu vernichten. Bettlägerige sollten durch Injektionen, die anderen durch Gas vernichtet werden. Fünftens, sie hatten die sogenannten verschleierten Exekutionen durchzuführen. Es handelte sich dabei um polnische Häftlinge, deren Exekution vom Reichssicherheitshauptamt bzw. vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei des Generalgouvernements angeordnet war. Die so zum Tod verurteilten gesunden Häftlinge wurden von der politischen Abteilung in den Arrestblock 11 gebracht und dort von einem SS-Arzt durch Injektion liquidiert. Kranke wurden im Krankenbau ebenfalls durch Injektionen unauffällig getötet. Der betreffende Arzt hatte dann auf der Todesbescheinigung eine rasch zum Tode führende Krankheit anzugeben. Sechstens, die SS-Ärzte hatten bei den Exekutionen der von den Standgerichten zum Tode Verurteilten zugegen zu sein. Ebenso bei den Exekutionen, die vom Reichsführer SS oder vom Reichssicherheitshauptamt oder vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei des Generalgouvernements befohlen waren. Siebtens, sie hatten bei Anträgen auf körperliche Züchtigung die zu bestrafenden Häftlinge auf Hinderungsgründe zu untersuchen und beim Vollzug dieser Strafe anwesend zu sein. Achtens, sie hatten an fremdvölkischen Frauen bis zum 5. Schwangerschaftsmonat Schwangerschaftsunterbrechungen vorzunehmen. Neuntens, Versuche wurden ausgeübt, a. Dr. Wirz, Krebsforschung, Untersuchungen und operative Eingriffe an krebsverdächtigen oder krebskranken Jüdinnen, b. Dr. Mengele, Zwillingsforschung, Untersuchungen eineiigen jüdischen Zwillingen, Nicht-SS-Ärzte, C. Professor Klauberg, Sterilisationsforschung, Injektionen an jüdischen Frauen, um durch Verklebung der Eileiter die Fortpflanzung zu unterbinden. D. Dr. Schumann, Sterilisationsversuche, durch Röntgenstrahlen an jüdischen Frauen die Fortpflanzungsorgane zu zerstören. Das Geständnis von Höss ist weitreichend, aber doch nicht umfassend. So grauenhaft übrigens seine Worte sind, die Wirklichkeit war noch viel entsetzlicher. Die Selektionen im Lager, die Auswahl zur Vernichtung, wurden nicht nur bei Kranken, nicht nur bei Arbeitsunfähigen, sondern ganz willkürlich und unvermutet auch bei Gesunden vorgenommen. Es waren auch nicht nur die Ärzte und Sanitäter der SS daran beteiligt. Frau Dr. Lingens schildert Selektionen im Krankenbau des Birkenauer Frauenlagers. Während man gespannt wartete, gedrückt, der eine den anderen kaum ansehen wollte, ging das Tor auf und der SS-Arzt, die Oberaufseherin, noch ein paar andere SS-Leute, Sanitätsdienst gerade und auch die Häftlingsärztin unseres Reviers kamen herein. Für diese Frau muss es furchtbar gewesen sein, diese Kommission begleiten zu müssen. Aber der Lagerarzt verlangte es von ihr. Und so musste sie stumm und verzweifelt nebenher gehen, wenn er die Kranken, von denen er der Meinung war, dass sie ohnehin nicht mehr gesund würden, herausholte und von der Blockschreiberin verlangte, dass sie die auf den Armen der Häftlinge eintätowierten Nummern notierte. Das Grauenhafte war, dass einer, der nicht wusste, was das bedeutete, genauso gut hätte glauben können, da werden jetzt ganz Schwache aufgeschrieben, um in ein besseres Lager zu kommen, um Zusatznahrung zu bekommen, um besondere Medikamente zu bekommen. Die ganze Szene war so, dass es nichts darauf hindeutete, was dann mit diesen Frauen geschehen wird. Und diese Kommission spielte diese Rolle. Und wenn man kam und sagte, streichen Sie doch diese Frau, sie wird bestimmt wieder gesund, dann konnte es vorkommen, dass der Lagerarzt Dr. Mengele die Ärztin anschrie und sagte, was, von der Frau wollen Sie behaupten, dass sie in 3 Wochen wieder gesund ist? Ja, was sind denn Sie für ein Mensch? Sie wollen diese Frau wieder zur Arbeit schicken. Die muss jahrelang kann die nicht arbeiten. Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Sodass zum Schluss die Ärztin so da stand als jemand, der einen todkranken Menschen zwingen will, eine Arbeit zu leisten. Und kein Mensch konnte den Mut haben zu sagen, Sie schreiben sie auf, um sie zu ermorden und ich will sie davon bewahren. Es dauerte manchmal 1 oder 2 Tage nach einer solchen Selektion und es passierte gar nichts. Und immer wieder, obwohl es so sinnlos war und selbst wenn man es schon ungezählte Male erlebt hatte, hat man das Gefühl, vielleicht ist es diesmal anders. Vielleicht werden sie diesmal doch nicht vergast. Und dann kam noch einmal die Blocksperre. Und nun wusste man, jetzt werden sie geholt. Ich hatte einmal Gelegenheit, trotz dieser Blocksperre im Freien zu sein und zu sehen, wie sie herausgetrieben wurden. Die meisten nackt. Einige hatten noch eine Decke. Und das ist das Erschreckende. Man hatte das Gefühl, mein Gott, die nimmt die Decke mit und hier friert eine. Sollte ich sie nicht noch wegnehmen? Sie schrien, manche weinten, manche waren vollkommen stumm und einige sagten, ich bin froh, dass es endlich zu Ende geht. Häftlinge mussten eine Kette bilden, rechts und links, vom Blocktor bis zu dem Lastwagen hin. Dazwischen wurden die Frauen durchgetrieben. 2 oder 3 SS-Aufseherinnen und einige SS-Männer standen völlig unbeteiligt daneben, als ginge sie es nichts an. Die Opfer mussten den Lastwagen besteigen. Wer zu schwach war, um sich noch hochzuziehen, bekam eine hilfreiche Hand gereicht. Wenn der Wagen vollgeladen war, wurde die Rückwand hochgezogen und er fuhr ab. Wir sahen ihn wenig später an der Längswand des Lagers in der Richtung zum Krematorium fahren. Und dann dauerte es eine Viertelstunde und dann kam aus dem Rauchfang die dicke schwarze Wolke mit ihrem fettigen Geruch nach verbranntem Fleisch und Haar und wälzte sich über unser Lager. Auch Dr. Wolken konnte die Selektionen von Frauen in Birkenau beobachten. Wir sahen auch, wenn im Frauenlager Selektion war, die Lastwagen mit den nackten Frauen an uns zum Lager vorbeifahren. Nach jedem Lastauto ein SS-Mann auf einem Motorrad und als Abschluss der Wagen vom Roten Kreuz mit dem Zeichen des Roten Kreuzes, der das Giftgas führte. Eine Verhöhnung des Kämpferzeichens ärgster Sorte, wie sie unvorstellbar ist. Einmal beobachteten wir sogar, wie eine Frau von dem fahrenden Lastauto absprang. Der SS-Mann, der hinten auf dem Motorrad nachfuhr, knallte sie nieder, das nächste Auto wurde angehalten, der Leichnam hinaufgeworfen und fortging. Selektionen im Stammlager Auschwitz hat der Straßburger Medizinprofessor Mark Klein erlebt. Im Verlauf einiger Monate erschien eine Kommission, die aus dem Krankenbau und oft aus den übrigen Lager eine bestimmte Häftlingszahl aussuchte, um sie, wie man sagte, einem leichteren Kommando zuzustellen. Auch sie wanderten in die Gaskammern. Die Selektion geschah in Sekundenschnelle durch einen Blick, der Sauberkeit, Haltung und überhaupt die ganze Persönlichkeit abschätzte. Im Krankenbau warf man einen Blick auf den Krankenbericht und untersuchte oberflächlich. Oft traf die Kommission ihre Wahl, ohne den Kranken selbst überhaupt nur zu sehen. Der Transport erfolgte oft unmenschlich grausam. Die größte und grausamste Selektion, die ich erlebte, fand am 1. Oktober 1944 statt. Diese Aktion wurde fast bis zur letzten Minute geheim gehalten und kostete Tausenden das Leben. Unter den Unglücklichen befand sich auch eine Reihe guter Freunde. Halbwüchsige Zwillinge waren die Brüder Steiner. Als ihr Transport, den man als Familienlager 6 Monate beisammen gelassen hatte, in einer Nacht vernichtet wurde, ließ man mit einer kleinen Gruppe die Geschwister leben. Uns Zwillinge hat Mengele herausreklamiert, weil er für uns Interesse hatte. Am nächsten Tag kam er uns anschauen. Als wir ihm mitteilten, dass unsere Eltern mit dem Transport weggefahren sind, sagte er, schade. Inzwischen hatten wir aber festgestellt, dass Autos in der Richtung zum Krematorium abgefahren sind. Das Lager war leer und nur aus dem Krematoriumskamin züngelten die Flammen. Trotzdem glaubten wir nicht, dass unsere Eltern nicht mehr lebten. Im Laufe der Zeit haben wir aber doch die Wahrheit erfahren. Am Tage darauf kam Mengele und brachte uns mit dem Auto ins Zigeunerlager, wo er seine Station hatte. Dort hat er uns genau gemessen und gewogen. Er hat die Länge und Breite der Finger und Nägel gemessen, die Länge und Breite der Nase und überhaupt alles, was sich nur wiegen und messen lässt. Er notierte sich auch die genaue Farbe der Haare und der Haut. Er untersuchte uns gründlich und machte Finger- und Zehenabdrücke. All das machte er allein. Niemandem vertraute er diese Arbeit an. Wir wurden auch fotografiert und geröntgt. Nerven, Augen, Zähne und Ohren mussten unsere jüdischen Häftlingsärzte untersuchen, die für die Richtigkeit der Untersuchung mit dem Leben bürgten. Später wurde uns Blut abgenommen, was unseren geschwächten Körpern gar nicht gut getan hat. Ein schreckliches Erlebnis blieb uns im Gedächtnis haften. Einer unserer Peiniger, der Lagerarzt Thilo, veranstaltete eine Selektion und schrieb auch uns auf. Das Gefühl, das wir dabei hatten, lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Zum Glück erfuhr Mengele davon und rettete uns, weil er uns noch brauchte. Anfang Juli 1942 stellte Himmler dem Gynäkologen Professor Klauberg eine Station für Sterilisationsversuche in Auschwitz zur Verfügung. Noch im selben Monat begann er mit seinen Versuchen, die öfters zum Tod und meist zu Dauerschäden führten. Hier ist das Protokoll der Zeugin Hanna Hopfenberg. Professor Klauberg hat mir 4 Spritzen gegeben, 2 Blutproben abgenommen und verschiedene andere Versuche, vor allem in der Gebärmutter, durchgeführt. Aber es ist mir unmöglich zu sagen, was gemacht wurde, denn man verband mir die Augen und drohte mir, mich auf der Stelle zu töten, falls ich schreien würde. Trotz großer Schmerzen nach jedem Versuch musste ich singend und mit einem Lächeln auf den Lippen zur Arbeit gehen. Seit meiner Befreiung bin ich immer in Behandlung und bettlägerig, als Folge der Versuche, die Professor Klauberg an mir vorgenommen hat. Professor Klauberg sah in uns keine Menschen. Er behandelte uns auch wie Tiere, rief uns bei unseren Nummern, und wenn wir seine Anordnungen nicht befolgten, wurde uns die wenige Nahrung, auf die wir Anspruch hatten, entzogen. Und wir wurden tagelang geschlagen und erhielten Fußtritte. Die Lagerinsassen, besonders Juden, waren nichts als Ungeziefer oder eine wertlose Massenware, gerade gut genug, um für diesen oder jenen Zweck zu dienen, der SS-Größen, aber auch anderen Nutznießern des nationalsozialistischen Staates recht schien. Professor Hirt, Ordinarius für Anatomie in Straßburg während des Krieges, bestellte sich nicht nur, wie er sich ausdrückte, Schädel von jüdisch-bolschewistischen Kommissaren, die ein widerliches, aber charakteristisches Untermenschentum verkörpern, sondern ließ sich auch von Auschwitz beliefern. Obersturmbannführer Sievers vom Ahnenerbe wandte sich im Juni 1943 brieflich an Eichmann. Hier heißt es: Betrifft Aufbau einer Sammlung von Skeletten. Es wird mitgeteilt, dass der Mitarbeiter der hiesigen Dienststelle, SS-Hauptsturmführer Dr. Bruno Beger, die Arbeiten im Konzentrationslager Auschwitz wegen der bestehenden Seuchengefahr beendet hat. Insgesamt wurden 115 Personen, davon 79 Juden, 2 Polen, 4 Innerasiaten und 30 Jüdinnen bearbeitet. Zur weiteren Bearbeitung der ausgesuchten Personen ist nunmehr eine sofortige Überweisung an das Konzentrationslager Natzweiler, dies war das Straßburg nächste Lager, erforderlich. Gleichzeitig müsste Sorge dafür getragen werden, für die 30 Frauen kurzfristig im Männerkonzentrationslager Natzweiler Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Es ist unmöglich, Auschwitz vorstellbar zu machen. Weder Worte noch Bilder reichen dafür hin. Noch am ehesten kann es vorstellbar werden, wenn man es als eine Welt für sich denkt, eine ganze Welt, so mannigfach und verschieden, wie sonst die Welt ist, aber alles verzerrt, ins Unmenschliche verschoben und doch unter dem grellen Licht und finstersten Schatten des Grauens wieder mit menschlichen Zügen. Das wird am Schicksal der Kinder in Auschwitz sehr deutlich. Von ihnen erzählt Yehuda Bakon bei der Schilderung des Familienlagers tschechischer Juden, die man aus Theresienstadt nach Birkenau verschickt hatte. Nach einer Zeit wurden die Kinder bis 16 Jahre konzentriert auf einen Kinderblock. Ein ehemaliger Lehrer und Sozialarbeiter von Theresienstadt, Friede Hirsch, kümmerte sich für die Kinder und hat es durchgesetzt, dass 2 Blöcke für Jugendliche, ein Säuglingsheim und ein Kinderheim für die Kinder errichtet wurden. In den tschechischen Familienlager war schon ein Transport, welcher einige Monate vorher kam. Und von diesen erfuhren wir, was das eigentlich Auschwitz ist. In dieser Zeit hatten wir noch nicht verhältnismäßig so gelitten wie später. Das heißt, wir waren noch mit den Eltern zusammen, wir litten sehr viel Hunger und wir wurden auch geschlagen, aber nicht so wie in den anderen Lägern. Dies alles nahm ein Ende, als man das tschechische Familienlager evakuierte. Und zwar, der erste Teil ging genau nach 6 Monaten in Gas. Man erzählte ihm zwar, dass sie gehen in ein anderes Lager, um die Leute zu täuschen. Und wirklich einige von den Kranken, der damaligen Kranken, leben heute. Und die Zwillinge, für welche sich Dr. Mengele besonders interessierte. Nach einigen Monaten sollte die Reihe auch an uns kommen. Wir waren ja auch nur für 6 Monate Sonderbehandlung. Und als der Termin kam und wir zählten jeden Tag, änderte sich etwas wahrscheinlich. Wir sollten eigentlich ins Gas gehen am 6. Juni. Und dies hielt ungefähr einen Monat länger. Danach waren Selektionen. Arbeitsfähige Frauen und Männer gingen in Transporten. Und es blieben nur alte Menschen mit Kindern. Und ich war zwischen den Kindern. den letzten Moment hatte man von der Kindergruppe ungefähr 70 Kinder aussortiert, im Alter von 12 und 16 Jahren, und wir kamen in das Männerlager. Der Rest, das heißt die Alten, Kranken und Frauen mit Kindern, weil Frauen, welche Kinder hatten, durften nicht in die Arbeit, blieben im Lager und nach einigen Tagen wurden sie ins Gas geschickt. Dr. Wolken erzählt, wie es Kindern in Auschwitz erging. Es kam zu einer Scharlachepidemie unter den Kindern und jeden Tag kam der Lagerarzt, Dr. Thilo, ließ sich von mir berichten, wie es um den Scharlach bestellt ist, wie viele neue Fälle waren, und die wurden am Nachmittag abgeholt und vergast. Ich bemühte mich und ich meldete die Scharlachkinder nicht mehr. Aber ich hatte ja keine Möglichkeit, sie zu isolieren. Ich hatte keine Möglichkeit, die anderen vor den kranken Kindern zu schützen. Ich versuchte, die Kinder herauszufinden, die schon Scharlach durchgemacht haben, und schaffte innerhalb des Blocks zwischen den kranken Kindern und den noch Gesunden eine Barriere, indem ich in den Mittelteil die Kinder hineinlegte, die schon Scharlach durchgemacht hatten. Und mit jedem einzelnen Fall raufte ich mit dem Lagerarzt, wenn er kam, und versuchte ihm zu erklären, dass das kein Scharlach ist, dass das irgendeine andere fünfte Krankheit, eine vierte Krankheit, ein Röteln ist oder irgendetwas, um die Kinder, die Kräfte ja doch damals noch kräftig genug waren, um einen Scharlach zu überstehen, vor der Vernichtung zu retten. Es war sicherlich ein Beginnen, das außer dem guten Willen kaum viel Zweck hatte, denn die Kinder starben wie die Fliegen dahin. Das Schicksal der kleinen Kinder in Familienlager, alle sind umgekommen, weil wir waren die Kleinsten. Die man leben ließ. Nur von 18 Jahren hat man einige genommen zur Arbeit. Und wir waren damals die Gruppe von 12 bis 16. Und von dieser Gruppe hat man ja auch nur noch 60 Kinder oder 70 Kinder rausgenommen. Von den Kindern von dieser kleinen Gruppe leben im Ganzen heute 15, weil alle anderen wurden vergast. Es war ja auch interessant, als man uns von den Eltern weggenommen hat und wir wussten genau den Tag und die Stunde, wir sahen sie auch, als sie ins Krematorium gingen, niemand von unserer Gruppe, und es waren viele von denen, die Eltern und die Geschwister und Tanten und Onkel, manche, die ganze Familie verloren hat, niemand konnte weinen. Auf einmal passierte uns etwas und wir wurden irgendwie anders. Zwischen uns Kindern, im Gegenteil, waren wir viel größere Freunde. Ich weiß, ich konnte meine letzte Ration Brot für meinen Freund geben und dasselbe hat er auch getan, als ich, sagen wir, Fieber oder Durchfall hatte, hat er seine Ration verkauft für Aspirin oder so, und damit mir das Leben gerettet hat. Ruth Klüger, ein jüdisches Kind aus Wien, war kaum 13 Jahre alt, als sie in Birkenau ein Gedicht »Der Kamin« schrieb. Täglich hinterm Stacheldraht steigt die Sonne purpurn auf. Doch ihr Licht wirkt öd und fad, bricht die andere Flamme auf. Denn das warme Lebenslicht gilt in Auschwitz längst schon nicht. Blick zur roten Flamme hin. Einzig wahr ist der Kamin. Auschwitz liegt in seiner Hand. Alles, alles wird verbrannt. Die Auschwitzer Häftlinge mussten arbeiten, solange sie konnten. Das war ihr einziger Lebenszweck. Sie mussten aber so arbeiten, dass es die meisten nur kurz aushielten. Sie wurden buchstäblich aufgezehrt, auch ohne zu Tode geprügelt oder durch andere Misshandlungen umgebracht zu werden, auch ohne zu verhungern oder durch Vernachlässigung bei Krankheiten. Meist genügten die Arbeitsanforderungen allein, um die Häftlinge ganz zu entkräften. Dann starben sie an Erschöpfung oder, und das war bei Juden die Regel, in der Gaskammer. Es bleibt eine unverlöschliche Schande deutscher Industriebetriebe und anderer Firmen, dass sie Häftlinge zur Sklavenarbeit von den Konzentrationslagern mieteten. In Auschwitz taten das rund 30 Privatfirmen, die sich nicht darum kümmerten, wie es den Häftlingen erging und dass sie, sobald sie physisch verbraucht waren, nach Birkenau zum Mord geschafft wurden. Allein für den Monat April 1943 erhielt die Auschwitzer Lagerverwaltung fast eine 500.000 Reichsmark, davon über 205.000 von der IG Farben für verliehene Häftlinge. Dr. Otto Ambros, ein Verwaltungsrat dieser Gesellschaft, gab 1948 unter anderem zu Protokoll. Meiner Kenntnis war IG Auschwitz das erste IG-Werk, das Konzentrationslagerhäftlinge beschäftigte. Nachdem ich den Auftrag bekommen hatte, Buna Auschwitz aufzubauen und nicht genügend andere Arbeiter vom Arbeitsamt zur Verfügung gestellt wurden, sah sich die IG gezwungen, KZ-Häftlinge einzustellen. Das Arbeiten mit Konzentrationslagerhäftlingen wurde jedoch von uns allen als unangenehm empfunden. Es kamen Fälle von schweren Vergehen seitens der Kapus vor. Das Furchtbarste war die Misshandlung der Häftlinge durch die Kapus. Monowitz bei Auschwitz hatte Ende 1944 8.500 Insassen, 7.000 Häftlinge waren im Werk eingesetzt. Die Gesamtbezahlung für die Häftlinge in 2,5 Jahren, die an die SS geleistet wurde, betrug über 20 Millionen Mark. Derselbe Dr. Ambros hat im April 1941 zwei anderen IG-Direktoren geschrieben. Anlässlich eines Abendessens, das uns die Leitung des Konzentrationslagers Auschwitz gab, haben wir weiterhin alle Maßnahmen festgelegt, welche die Einschaltung des wirklich hervorragenden Betriebs des KZ-Lagers zugunsten der Buna-Werke betreffen. Die Buna-Werke in Monowitz hatten das größte Auschwitzer Nebenlager. Wie es in einem kleineren Jaworzno aussah, hat Dr. Paul Heller erlebt. Hier wird über die Zeit seit Juni 1943 berichtet. Von damals bis zur Räumung des Außenlagers Jaworzno sind hier 13.574 Häftlinge eingeliefert worden. Doch hielten sich durchschnittlich stets nur 3.000 bis 3.500 Häftlinge im Lager auf. Die Mehrzahl ist also umgekommen. Überwiegend handelte es sich um Juden aus Polen, Griechenland, Frankreich, Belgien und der Tschechoslowakei. Unter unfassbaren Verhältnissen mussten sie in stillgelegten Kohlengruben arbeiten. Wöchentlich kam es im Durchschnitt zu 5 bis 7 tödlichen Unfällen und mindestens 6 bis 8 weiteren Unfällen, die zu dauernder Invalidität führten. Schwerste Misshandlungen durch deutsche Steiger und Hauer waren an der Tagesordnung, wobei jede Woche 2 bis 3 Fälle zum Tod der Opfer führten. Nach ungefähr 3 Monaten schritt die Erschöpfung der meisten Häftlinge so voran, dass sie völlig arbeitsunfähig wurden. Dann schaffte man sie nach Birkenau zur Vergasung und schaffte von dort frische Juden nach Jaworzno in diese Hölle untertags. Erst im letzten Halbjahr musste man mit den Häftlingen etwas rücksichtsvoller umgehen, weil die Anzahl der verfügbaren Arbeitssklaven stark gesunken war. Am 2. Juli 1943 kamen 1.000 griechische Juden aus Saloniki ins Lager. Davon lebten zu Ende desselben Monats nur noch 400 und im September waren es bloß 64. Alle anderen waren inzwischen gestorben, und zwar etwa die Hälfte an Erschöpfungskrankheiten, während die übrigen zu Tode geprügelt, auf der Flucht erschossen oder als arbeitsunfähig nach Birkenau in die Gaskammer gebracht worden waren. In Auschwitz und Birkenau gab es auch Orchester. Früh und Abend, beim Aus- und Einmarsch der Arbeitskolonnen spielten sie auf oder wenn es der SS gerade gefiel. Anfänglich wurden nur nicht-jüdische Musiker zugelassen, später auch Juden. Einer von diesen erzählt einem anderen Häftling von seinen Erlebnissen. Eines Tages änderte sich mein Leben erheblich. Ich hatte unter den alten Häftlingen einen Freund gefunden. Er hieß Juk. Man hatte ihn wegen heimlichen Unterrichts der polnischen Sprache verhaftet. Zum Unterschied vom Großteil seiner Kollegen war er menschlich. Einfach menschlich. Als ich eines Morgens mit anderen Kameraden neben einem mit Kohle beladenen Lastwagen stand, den wir hinausführen sollten, teilte mir Juk mit, dass ich den ganzen Tag im Block bleiben sollte, um Orchestrierungen zu machen. Er hatte über mich mit unserem damaligen Kapellmeister gesprochen, einem gewissen Zaborski, Pole wie er, und erlangte für mich das unerhörte Privileg, Notenschreiber zu werden. Franz Kopka war zu dieser Zeit unser Blockältester. Er spielte im Orchester die Trommel und glaubte daher, der Grundpfeiler unserer Kapelle zu sein. Kurz nachdem ich Notenschreiber geworden war, wurde Zaborski krank und starb im Spital. Kopka gelang es, seine Ernennung zum Kapellmeister durchzusetzen, dies zur großen Beunruhigung aller Musiker. Als er an der Spitze des Orchesters stand, das jetzt etwa aus 30 Männern bestand, wurde sich Kopka seiner Unzulänglichkeit bald bewusst. Die Aufgabe war zu schwierig für ihn und er übersah nicht, welchen Nutzen er aus meinem Verbleiben bei der Kapelle ziehen konnte. Unser Repertoire war damals höchst bescheiden. Doch da die Deutschen verlangten, dass wir so oft wie möglich unser Programm änderten, mussten wir es um jeden Preis erweitern. Wir erhielten wohl von Zeit zu Zeit einige Klavierauszüge oder auch nur die Singstimmen von Märschen, aber all das genügte bei weitem nicht. Wir mussten also sowohl neue Märsche im deutschen Stil komponieren oder die bekanntesten aus dem Gedächtnis zusammenstellen, als auch sie sehr schnell orchestrieren. Glücklicherweise war ich als Einziger dazu imstande und das wusste Kopka. Er erntete aufgrund meiner Arbeiten alle offiziellen Ehren und ich war nicht mehr gezwungen, arbeiten zu gehen. Sehr oft verursachte der plötzliche Tod eines oder mehrerer Musiker Lücken, die das Klangvolumen des Ensembles beeinträchtigten. Diese Lücken zwangen mich, das Orchestrierungssystem der Supplierung anzuwenden. Die Soli und die wichtigsten Motive werden in den verschiedensten Stimmen in kleiner Schrift notiert, wodurch es möglich wird, ein fehlendes Instrument durch ein anderes, das man hat, zu ersetzen. Die Anwendung dieser Orchestrierungsmethode zwang mich zu der makabern Aufgabe, den körperlichen und seelischen Zustand meiner Kameraden genau zu verfolgen und darauf zu achten, dass die Supplierungen auf jene unter ihnen angewendet wurden, die in Kürze ins Spital eingeliefert, sterben oder Selbstmord verüben würden. Mit der Zeit wurde ich ein Meister in dieser makabren Kunst und die Lücken verschwanden im Klang unseres Orchesters. Lange Monate verstrichen, bevor die Zusammensetzung der Lagerkapelle stabil wurde und ich die Rolle des musikalischen Totengräbers aufgeben konnte. Der zum Massenmord führende Rassenwahn der Nationalsozialisten fand in den Juden sein Hauptopfer, richtete sich aber auch gegen andere Völker und Gruppen, so gegen die Zigeuner. Von ihnen erzählt Frau Guttenberger. Als 17-jähriges Mädchen kam ich mit meinen Eltern und 4 Geschwistern nach Auschwitz. Es wurden alle greifbaren Zigeuner dorthin deportiert, ohne Rücksicht auf ihren Beruf, ob sie sesshaft waren oder nicht. Auch wurden Zigeuner direkt aus der Wehrmacht entlassen und kamen nach Auschwitz. Es waren welche, die sogar das Eiserne Kreuz hatten. Als wir nach Auschwitz kamen, diesen Eindruck, den kann man sehr schlecht schildern. Es war unbeschreiblich. Man hat uns tätowiert und man hat uns die Haare abgeschnitten. Man hat uns auch alle unsere Kleidung und die wenigen Sachen, die wir mitbringen durften, hat man uns auch alle weggenommen. Auch die Schuhe hat man uns weggenommen. Nach ungefähr 14 Tagen mussten wir arbeiten. Wir wurden zusammengestellt in Arbeitskommandos. Ich habe mit vielen anderen Frauen, mussten wir Steine tragen, schwere Steine tragen, zum Bau des Lagers. Das Lager war noch nicht fertig. Die Männer mussten die Lagerstraßen bauen. Und dann mussten wir auch Rasenstücke tragen. Vor allem war der Hunger für uns am schlimmsten. Die hygienischen Verhältnisse waren auch nicht zu beschreiben. Man hatte sehr wenig Waschgelegenheit. Dann der Dreck und die Läuse, das ganze Lager Auschwitz war verlaust. Dann die vielen Kranken, der Typhus, der dort ausgebrochen ist. Die Baracken, das vor dem Pferdeställe waren. Die waren ohne Fenster, hatten nur Oberlichter. Der Boden, es war kein Boden, es war Lehmboden. In einer Baracke, in der vielleicht 200 Menschen Platz gehabt hätten, waren 1000 Menschen. Es waren ungefähr 30.000 Zigeuner in Auschwitz, die dorthin deportiert worden sind. In den ersten 4 Wochen sind fast sämtliche Kleinkinder gestorben. Sie sind fast alle verhungert. Die größeren Kinder ab 10 Jahren mussten auch arbeiten. Sie mussten auch Steine tragen für die Lagerstraße. Auch diese Kinder durften nicht lange leben, denn sie sind bald alle verhungert. Auch diese Frauen, die in Auschwitz Kinder zur Welt brachten, diese Kinder wurden gleich tätowiert, die neugeborenen Kinder wurden gleich tätowiert und haben auch nicht lange gelebt, sind nach wenigen Tagen oder höchstens 2 Wochen sind sie gestorben. Man hatte doch keine Pflege, keine Milch, kein warmes Wasser zum Waschen für die Kinder. Der Lagerarzt Mengele, einer der gefürchtetsten Ärzte in Auschwitz, hat auch bei uns im Zigeunerlager Frauen gespritzt für seine Versuche. An Krüppel und Zwillingen hat er auch Versuche vorgenommen mit Spritzen, die er gespritzt hat. Als ich ungefähr 4 Wochen in Auschwitz war, kam einmal ein Transport von 2000 russischen Zigeunern. Diese armen Menschen blieben nur eine Nacht im Lager. Am nächsten Tag wurden sie in das Krematorium gebracht und vergast. Jeder, der eine halbe Stunde im Lager war, in Birkenau, hat nach den Schornsteinen gefragt, die dort Tag und Nacht gebrannt haben. Und man hat die Antwort bekommen, dass dort die Menschen vergast werden und verbrannt werden. 1944 sind ungefähr 2000 arbeitsfähige Menschen auf Transport gekommen. Zurück blieben noch ungefähr 4500. Es waren alte Menschen, Kranke und solche, die nicht mehr arbeiten konnten. Diese wurden in der Nacht vom 31. Juli auf 1. August liquidiert. Das heißt, sie wurden vergast und verbrannt. Ja, erzählen Sie, wie so eine Liquidation ausgeschaut hat. Erzählen Sie die Liquidation aus dem Krankenbau, die Sie erlebt haben, mitgesehen haben. Nur wie Sie gesehen haben, dass die Kranken dort aufs Lastwagen mussten. Eines Tages, es war auch Blocksperre, hieß es Blocksperre. Ich war damals in der Schreibstube, in der Lagerschreibstube tätig. Da ging ich hinter den Block neben unserem Lager, Grenze der Kranken, das Krankenlager an. Dort waren alles kranke Männer, Juden und Polen, durcheinander. Ich habe gesehen, wie 2 Lastwagen gekommen sind und wie diese Menschen auf diese Lastwagen raufgeschoben worden sind. Die konnten nicht mehr gehen, Sie waren abgemagert zum Skelett. Teils waren sie nackt, teils hatten sie nur ein Hemd an. Und bevor die Lastwagen weggefahren sind, habe ich gesehen, wie sie nur noch Fäuste machen konnten zu der SS, die da rumgestanden hat und die Menschen damit hinaufgeschoben hat auf die Lastwagen. Dann sind auch diese in das Krematorium gefahren worden zur Vergasung. Der Dr. Mengele hat an meinen Cousinen, die Zwillinge waren, auch Versuche gemacht, Spritzversuche. Als die letzten Zigeuner vergast worden sind, waren auch die Zwillinge dabei, welche dann extra auf Befehl von Dr. Mengele seziert worden sind, bevor man sie verbrannt hat. Jetzt schildern Sie noch einmal die hygienischen Verhältnisse. Es hat kaum Waschmöglichkeiten gegeben für die vielen tausend Zigeuner, die dort waren. Es sind viele tausend Menschen von der Krätze befallen worden. Man hat gesagt, es sei die Pferdekrätze. Vielen Frauen ist die Brust abgefault von der Krätze und es sind Tausende daran gestorben. An Phlegmone und an diesen Infektionskrankheiten sowie Typhus und Hungertyphus. Durchfall, hat man gesagt, in Auschwitz. Ich habe ungefähr 30 Verwandte in Auschwitz verloren. Es war eine Tante mit 10 Kindern. Davon sind nur 2 übrig geblieben. Dann hatte ich eine Tante mit 5 Kindern. Davon ist niemand mehr übrig. Dann hatte ich noch eine Tante. Davon ist auch niemand mehr übrig. Es waren 8 Personen. Diese Tante ist zum Schluss noch vergast worden. Meine Geschwister und mein Vater sind gleich nach den ersten Monaten buchstäblich verhungert. Mein jüngster Bruder war 13. Er hat auch Steine getragen. Bis er zum Skelett abgemagert war. Er ist auch verhungert. Zum Schluss ist meine Mutter gestorben. Sie hatte auch Bauchtyphus. Von den 30.000 Zigeuner, die nach Auschwitz deportiert wurden, sind vielleicht im Ganzen 3.000 noch rausgekommen. Bis Ende Oktober 1944 wurden jüdische Transporte selektiert. Die Auswahl für die Gaskammer wurde nicht nachsichtiger geübt. Auch im Lager selbst wurde bis zu ungefähr derselben Zeit selektiert. Die SS begriff bis zum Schluss nicht, dass ihre Stunde geschlagen hatte. Noch am 5. Januar 1945, 12 Tage vor der Räumung des Lagers, verschickte man aus Berlin 5 Juden nach Auschwitz. Am 17. Januar begann die Räumung des Stammlagers von Birkenau und den zugehörigen Arbeitslagern, nachdem man noch am 6. Januar im Frauenlager 4 Mädchen, Mitglieder der Widerstandsbewegung, gehängt hatte. Evakuiert wurde in endlosen Märschen bei Tag und bei Nacht. Wer nicht weiter konnte, wurde erschossen. Nur wenigen glückte die Flucht. Dann wurden die Transporte gesammelt und meist in offenen Kohlenwaggons ohne Nahrung, Schnee und Eiswind preisgegeben, in wochenlanger Fahrt nach Mauthausen, Buchenwald, Bergen-Belsen und anderen Lagern verfrachtet. Die Anzahl der Evakuierten, einschließlich der im Laufe der vorangegangenen Jahre aus Auschwitz in andere Lager überstellten Häftlinge, soll 142.000 betragen haben, von denen schätzungsweise 80.000 das Kriegsende nicht erlebt haben. Bei der Räumung hielten sich in Auschwitz samt seinen Nebenlagern 66.000 Häftlinge auf, von denen etwa 60.000 verschleppt wurden. Der Rest, meist Kranke, erlebte im Stammlager am 27. Januar durch die Rote Armee die Befreiung. Zu ihnen gehörte Dr. Wolken. Und dann eines Tages bei Nacht gab es plötzlich einen Alarm. Es war Fliegeralarm, wie in den letzten Tagen schon immer. Aber da kam nun ein außertürlicher Alarm, der die Häftlinge aufweckte. Und es hieß sofort, alle Pfleger, Ärzte sofort antreten. Ich ließ mir etwas Zeit und versuchte mal in der Dunkelheit, mich zu vergewissern, was ist los. Und als ich da zu der Stelle mich heranpirschte, wo die Eifrigen schon angereiht waren, da hörte ich das Zählen und hörte plötzlich einen SS-Mann schreien, soll ich dir Beine machen? Glaubst du, wir bleiben da, bis die Russen kommen? Na, also wie ich das hörte, dachte ich, man, jetzt ist ganz richtig, jetzt habe ich noch Zeit, und verdrückte mich wieder. Also die Leute wurden abtransportiert. Am nächsten Tag in der Früh hieß es für uns, alle jene, die 10 Kilometer gehfähig sind, sollen zusammengeschrieben werden und diejenigen, die nur liegend transportiert können, sollen gemacht werden, diese Listen. Später wurden dann Kleider gebracht, denn die Kranken hatten ja außer einem Hemd nichts am Leibe, wurden dann für diese Leute Kleider gebracht und am 18. Jänner wurden diese Gehfähigen in Marsch gesetzt. Der Rest blieb zurück. Wir warteten, dass man mit Wagen kommt, diese Leute abholen. Ich selbst sollte mitmarschieren, aber ich versteckte mich. Es war 15 Grad unter Null. Hoher Schnee. Ich wog nur 38 Kilogramm. Ich wusste, es gibt nichts anderes. Wenn ich aus Entkräftung nicht mehr mitgehen kann, dann werde ich erschossen. Und so dachte ich mir, ist doch klüger, ich gehe hier zugrunde, als dass ich mich jetzt noch in Schnee und Eis plage auf meinen Tod. Es kam anders, die weggeführt wurden, wurden zum Großteil vernichtet. Die zurückblieben, soweit sie nicht an Krankheiten starben, wurden doch durch die rasch vorrückenden russischen Truppen befreit. Dr. Heller erzählt über die Räumung von Jaworzno und das Schicksal seiner Häftlinge bis zum Kriegsende. Im Januar wurde das Lager wegen der raschen Näherung der russischen Front evakuiert und dabei sämtliche Akten vernichtet. Nur die kranken Häftlinge mussten allein und ohne Pfleger zurückbleiben. Es entzog sich meiner Kenntnis, ob sie bei der geplanten Vernichtung des Lagers umgekommen sind. Jeder erhielt vor dem Abmarsch 400 Gramm Brot, 25 Gramm Margarine und 50 Gramm Wurst. Die Begleitmannschaft bestand aus 300 Mann, sodass auf 10 Häftlinge ein SS-Posten entfiel. 3 Tage und Nächte wurde ohne jeden Aufenthalt marschiert. Wer nicht weiter konnte, wurde erschossen. Manche Häftlinge versuchten zu fliehen, was aber bloß 2 Glücklichen gelang. Alle anderen wurden beim Fluchtversuch erschossen. Etwa 1000 Häftlinge blieben so innerhalb von 3 Tagen auf der Strecke. Der weitere Marsch bis zum Lager Großrosen forderte binnen 10 Tagen abermals 1200 Opfer. Die Erschossenen säumten die oberschlesischen Straßen. Das Marschtempo hatte sich zwar etwas verlangsamt, aber da die SS nur für sich sorgte und den Häftlingen nichts zu essen gab, blieben viele erschöpft liegen und starben durch die Kugeln der SS. In Großrosen blieben die Häftlinge 4 Tage in Pferdeställen zusammengepfercht. Läuse, Krankheiten und Hunger sorgten dafür, dass es weitere 700 Tote gab. Von Großrosen wurden wir mit der Bahn nach Buchenwald transportiert. Von den hier 300 Angekommenen waren 235 derart erschöpft, dass sie bis zum 11. Februar starben. Nur 65 von rund 3000 aus Jaworschno Evakuierten erlebten die Befreiung durch die amerikanische Armee. Wie waren die Individuen beschaffen, die Menschen nach Auschwitz lieferten? Ein wenig enthüllt sie Eichmann in seinen Gesprächen von 1957. Vor der Fahrplankonferenz fand noch eine Besprechung statt mit den zuständigen Leuten des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, denn ich musste von dem Inspekteur des KZ-Wesens die Mitteilung bekommen, wohin ich nun diese Juden zu fahren habe. Denn der Pol hatte die grundsätzliche Weisung des Reichsführers, dass er alle Juden aufzunehmen hat. Da hat der Pol gesagt, nach Auschwitz. Daraufhin habe ich gewusst, Auschwitz. Daraufhin wurde mit dem Reichsverkehrsministerium ausgemacht, nach Auschwitz. Ich musste mich an eine Zahl, die ausgemacht war, mit dem KZ halten. Ich musste mich auch halten an die Bestimmungen, dass die Juden in einem einwandfreien Gesundheitszustand zu überliefern sind. Kurz und gut, die Juden kamen in einem sehr schlechten Zustand an. Es gab überall Schwierigkeiten. So, nun musste ich nach Auschwitz fahren, während meines Ungarnaufenthaltes 3 oder 4 Mal. Die Transporte fuhren nun jeden Tag, 8 oder 10. Durch Bombenangriff ist nun der eine Transport des Tages nicht mehr durchgekommen und lag fest. Oder es kam sonst etwas dazwischen. Es rollte also der zweite Transport gleich nach. So kamen einmal, das glaube ich, 16 Transportzüge nach Auschwitz. Daraufhin wurde Höss krank. Wahnsinnig. Und konnte nicht mehr. Ich wurde damals zu Pol befohlen und Pol konnte sich offenbar nicht ganz beherrschen. Er fuhr mich an in einer Art, die mir gar nicht zukam. Denn ich war ja gar nicht zuständig dafür gewesen. Viele Zeugnisse liegen darüber vor, welchen Subjekten die Häftlinge in Auschwitz überlassen wurden. In einem Dokument der polnischen Widerstandsbewegung finden wir Angaben über das SS-Personal. Hier heißt es über den Hauptsturmführer Fritsch. Er organisierte eine sogenannte Strafkompanie. Dort wurden vor allem Offiziere und die Intelligenz eingegliedert. Eine von den Strafen war die Todeswalze. An diese Walze wurden 20 Häftlinge gespannt, die sie im Trab über den damals riesengroßen Lagerplatz ziehen mussten, wobei sie durch die Blockführer mit Peitschen angetrieben wurden. Wenn jemand umfiel, wurde er an Ort und Stelle erschlagen. Wenn jemand in der Mitte des Zuges umfiel, ging die Walze über ihn und es blieb eine formlose Masse übrig. Anstelle des Zermalmten wurde ein anderer eingespannt. Eine zweite Tortur war die Kiesgrube. Ein ausgewählter polnischer Häftling wurde so lange mit Knütteln geschlagen, bis er ohnmächtig wurde. Dann band man ihm die Hände am Rücken, legte ihn mit dem Gesicht nach oben. Auf den Hals wurde ein schmales bis 2 Meter langes Brett gelegt. Auf beiden Enden dieses Brettes standen die Banditen und drückten mit ihrem Gewicht den Hals des Liegenden zusammen. Nach mehreren Minuten lebte der Häftling nicht mehr. 10 bis 15 solche Erdrosselungen kamen täglich vor. Weiters wurden der Strafkompanie Juden zugeteilt, die auf dieselbe Art massenweise umkamen. Dann kamen sowjetische Kriegsgefangene daran, die gleichfalls so bis zu 100 täglich den Tod fanden. Binnen 6 Monaten wurden 12.600 Kriegsgefangene ermordet. Das ist nur ein Beispiel aus einer Liste, in der Schanddaten von 25 Auschwitzer SS-Funktionären angeführt werden. Ein Dokument charakterisiert den Hauptscharführer Moll, den Herrn der Gaskammern und Krematorien. Er pflegte 4 Personen in einer Reihe hintereinander aufzustellen und legte mit einem Schuss alle auf einmal um. Wer sich duckte, den warf er lebend ins Feuer. Wenn ich in die Gaskammer gehen wollte, dem verrenkte er die Hand, warf ihn zu Boden und trat ihn mit Füßen. Das ist derselbe Moll, wir erinnern daran, dem das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern zuerkannt wurde. Wojciech Bartsch schildert den berüchtigten Dr. Mengele. Eine Zeit lang hätte ich auch mit dem Lagerarzt Mengele, der Hauptsturmführer Mengele, zu tun, der gegenwärtig so viel gesucht wird. Mengele, übrigens Doktor zweier Fakultäten, der Philosophie und der Medizin, war leitender Arzt für ganz Birkenau. Zu seinen Obliegenheiten. Zu seinen Obliegenheiten gehörte unter anderem die aus den jüdischen Transporten, die zu Vergasung bestimmten, herauszusuchen. Die Häftlinge defilierten an ihm vorbei in Kleidung. Alle alten Leute, Kinder oder sonst wie Menschen, die einen niedergedrückten Eindruck machten, die wies er nach einer Richtung, Richtung Gaskammer. Er machte nur eine kleine Ausnahme bei Zwillingen, ganz besonders bei Kindern, Zwillingen, die er herausholte. Unter anderem hatte er auch zwei kleine Burschen, unter anderem, so ungefähr von 5, 6 Jahren, die ihn so wie einen guten Onkel betrachteten. Er brachte ihn auch oft ein bisschen Süßware, nahm sie im Auto mit und führte mit ihnen seine Untersuchungen durch. Eines Tages kam Mengele im Auto. Die beiden stürmten ihm schon entgegen. Er setzte sie, er nahm sie zu sich ins Auto und fuhr mit ihnen außerhalb des Lagertores. Die Kleinen kamen nicht mehr zurück. Wie wir später erfuhren, hat er sie ins Krematorium gebracht, eigenhändig erschossen und eine vergleichsweise eine Sektion dieser beiden durchgeführt. Was ging in diesen SS-Männern vor? Die nationalsozialistische Herrenmoral hat sie in den Nihilismus getrieben. Ihr so häufiger Sadismus war oft nur eine Flucht in niedrigste Gelüste, die gewiss nicht immer, aber doch oft Schuldgefühle auszuschalten helfen sollten. Dr. Wolken schildert solche Leute. Der SDG folgte, also meiner Ambulanz zugeteilt war, und mich einmal im Jahre, das war im Mai 1944, irgendetwas hat mir bei der Zusammenstellung des Berichtes nicht gestimmt. Und er hört mich seufzen, fragt mich, wozu seufzt du? Und als ich ihm sagte, na, wie lange werde ich da noch sitzen und schreiben? Eines Tages wird der Lagerarzt mir mit dem Finger winken und ich werde durch den Kamin gehen, sagt er, du nicht. Aber wir, unsere Namen kennt man in London. Wir werden zahlen dafür, dass wir bei dieser Schweinerei mitgewirkt haben. Und auch der Hauptdesinfektor, SS-Oberscharführer Claire, erklärte mir eines Tages einmal in einem Disput, wenn ich ein Hund bin, warum soll ich es nicht sein? Glaubst du, mich wird man leben lassen? Ich weiß viel zu viel, was hier geschehen ist. Mich wird man genauso umlegen, wie man euch umlegt. Also Sie sehen, das Bewusstsein der schlechten Tat war bei all diesen Leuten vorhanden. Man könnte glauben, dass dieses Mitglied der SS, einmal nach Auschwitz zum Dienst befohlen, sich unausweichlich in Verbrechen verstricken musste. Ein Ausweg war sicher nicht leicht, aber es gab Auswege, wofür es Beispiele gibt. Der Häftlingsarzt Professor Klein sagt vom Untersturmführer Dr. Hans Münch: Für sein Alter, 42 Jahre, hatte er es noch nicht weit gebracht. Er war zu den Häftlingen relativ freundlich, was selten ist, wenn auch nicht einzig dastehend, nämlich, dass ein SS-Arzt unter seiner Uniform ein menschliches Herz bewahrt hatte. Zwei Dinge wollen wir uns von Dr. Münch sagen lassen. Wieso Auschwitz, seiner Ansicht nach, überhaupt möglich wurde und wie man selbst als SS-Funktionär im Lager nicht an Verbrechen teilnehmen musste. Wenn man als SS-Angehöriger, als SS-Führer sogar in Auschwitz gewesen ist und dieses Inferno überstanden hat, damals und auch nachher, dann kommt man sein Leben lang, glaube ich, von dem Gedanken nicht mehr los, wie ist überhaupt das Auschwitz, die Judenvernichtungen und alles das, von dem wir ja nun alle Leute reichlich aus den Zeitungen erfahren haben, wie ist das möglich geworden? 100.000 Häftlinge in einem Barackenbezirk, das ist etwas, was man wohl relativ leicht ausspricht, aber sich nicht vorstellen kann. So ohne weiteres jedenfalls. Da braucht man noch einen Apparat dazu, ein Apparat von Hunderten und von Tausenden, Bewachern, Verwaltung und was da alles dazugehört. Und alle diese vielen Leute, die dazu benötigt werden, das sollten nun ausgesuchte SS-Leute sein, die vertrauenswürdig waren in Bezug auf Judenvernichtung, auf alles das, was in Auschwitz auf dem Programm stand. Das ist nicht denkbar, das ist, können wir uns nicht als Deutsche vorstellen, dass es denkbar ist, so viele Sadisten und Untermenschen, oder wie man es sonst nennen will, zu bekommen. Das Hauptkontingent der Bewachungsmannschaften, der Verwaltung, aber auch der Verwaltung, soweit sie sich allein mit der Vernichtung befasste, das waren, ich muss es immer wieder sagen, wenn es noch so unwahrscheinlich klingt, Menschen, wie wir sie aus unserem Alltag leben, fast täglich sehen und kennen. Menschen wie du und ich, die sich in ihrer Bildung, in ihrem Herkommen und in allem, was wir einen Menschen unserer Zeit oder der damaligen Zeit, sagen wir, der damaligen deutschen Mentalität, was wir uns von dem erwarten, ganz genau entsprochen haben. Es waren Beamtentypen. Typen, wie wir sie gerade, in Deutschland so besonders ausgeprägt beobachten können. Leute, die ihre Pflicht taten und heute noch darauf stolz sind, wie gut sie als Soldaten waren. Es ist ja auch immer wieder erstaunlich, dass alle Angehörigen der SS und der Totenkopfverbände, auch der Totenkopfverbände und der SS-Wachmannschaften von sich behaupteten und auch heute noch behaupten, dass sie als Soldaten eingezogen waren und als Soldaten ihren Dienst gemacht haben. In ihrem tiefsten Innern waren sie sicher nicht einverstanden mit dem, was sie tun mussten. Es waren Leute, die sich mit ihrer, damit über alles hinwegsetzten, dass sie ihre Pflicht taten. Dr. Münch setzt noch näher auseinander, dass sich das Auschwitzer SS-Personal durchaus nicht vor anderen Menschen unterschieden habe und fährt fort. Wenn ich aber frage, wie ist es trotzdem möglich geworden, dass dieses Auschwitz überhaupt arrangiert werden konnte, dass dass es ein Gremium gegeben haben kann, die so etwas ausgebrütet und befohlen und technisiert haben, dann kann man sagen, die Leute, die das waren, die sind für mich unqualifizierbar und ich kann mir daraus keine Erklärung machen. Aber wie war es möglich, dass es war ja nur möglich im Schutze des Krieges, der deutschen Wehrmacht eigentlich. Speziell, das muss ich immer wieder sagen, wenn es noch so unpopulär ist, unsere Generale. Denn kein Mensch kann mir erzählen, dass ein General eines Kommandos in Polen, in der Ukraine oder sonst in Russland nichts davon gewusst hat, dass die Juden abtransportiert wurden, vernichtet wurden, der nichts davon wusste, dass die Gestapo in seinem Befehlsbereich Übergriffe vornahm, die an das menschlich Fassbare überschreiten. Niemand kann sagen, dass ein Gebietskommandeur von irgendeinem Bezirk wusste, was in den Ghettos vorgingen und wie sie geräumt wurden. Niemand kann leugnen, dass ein General nicht wusste, in welcher Weise diese Massenerschießungen vorgenommen wurden, sei es von polnischen Nationalisten, sei es von ukrainischen Freiheitskämpfern, sei es aber auch der jüdischen Bevölkerung, deren einziges Verbrechen war, eine andere Rasse anzugehören. Wenn ich mir immer wieder die Frage vorlegen muss, wie war dieses Auschwitz möglich, dann glaube ich nur an dem Versagen dieser verantwortlichen Militärs. Diese Erklärung, so wichtig es sie beiträgt, genügt nicht. Das Versagen ist umfassender. Aber hören wir Dr. Münch. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie war es denn möglich, dass du dich heraushalten konntest aus alledem und wie war es möglich, dass du freigesprochen werden konntest, wenn du doch immerhin Arzt dort warst und gerade die Ärzte sind ja mit die belastendsten Funktionäre des Ereignisses Auschwitz gewesen. Es ist im Krakauer Prozess nachgewiesen worden, dass ich nicht bei Selektionen war. Nun, ich konnte mich so heraushalten, wie sich wahrscheinlich jeder andere auch heraushalten konnte, dass ich, was zunächst niemand glauben will, der die Schilderungen von Konzentrationslagern aus der Presse herauskennt, indem ich mich ferngehalten habe davon, so will ich es mal zunächst ausdrücken. Ich habe mich nicht direkt geweigert, zunächst. Das schien mir gar nicht möglich in dem Bereich einer so verbürokratisierten pseudomilitärischen Angelegenheit, wie es Auschwitz war, sondern ich habe einfach zunächst gesagt, ich kann es nicht. Ich bin damit zu meinem unmittelbaren Chef gegangen und habe ihm das so dargestellt, wie man es eben jemand sagt, zu dem in meiner ganzen Not ihm geklagt. Er hat das natürlich eingesehen und hat sich auch dafür verwandt, dass die nächsthöheren Dienststellen und Chefs es in derselben Weise von mir zu hören bekamen. Auch da hatte ich Verständnis gefunden. Und nachdem ich nachweisen konnte, dass ich mit auch sehr wesentlichen anderen Arbeiten voll ausgelastet bin, hatte ich zunächst einmal für das nächste halbe Jahr eine Ruhe. Später fand man schon andere Lücken und Maschen wieder, um solchen Sachen auszukommen. Wie gesagt, es war keine ausgesprochen heroische Weigerung, mit der ich mich von den Selektionen freihalten konnte. Es war normalen Verwaltungsvorgangs ist das alles gegangen. Und nicht nur mir ist es so, nicht nur ich bin da nicht der Einzige. Es gibt auch andere Beispiele, wo SS-Angehörige sich weigerten und denen es durchaus gelungen ist. Mir ist nur ein einziger Fall bekannt, in dem, dass einer damit nicht durchgekommen ist. Dr. Münch bezeugt auch, dass Kommandant Höss, mit dem er in der Krakauer Haftzeit zusammenkam, nicht zu unwahren Geständnissen gepresst worden ist. In der übernächsten Zelle von mir saß Höss, damals schon verurteilt. Er war in einer guten körperlichen Verfassung. Das muss ich deswegen sagen, um vielleicht dem Vorwurf entgegnen, dass er in einer schlechten Verfassung seine Memoiren geschrieben hat, dass die irgendwie unter Druck entstanden sind. Davon kann gar keine Rede sein. Wieso Auschwitz möglich war? Münch beantwortet es nur unvollkommen. Auch Höss gelingt das nicht. Aber mit seiner Erklärung vor Gericht, zugleich ein umfassendes Geständnis, dringt er tiefer. Heute, wenn ich meine Tätigkeit aufgrund von deren Ergebnissen und anhand sämtlicher Tatsachen und Ereignisse beurteile, die der Nationalsozialismus für Deutschland und die ganze Welt mit sich brachte, komme ich zu der Überzeugung, dass ich einen falschen Weg gewählt habe. Und indem ich an den von mir beschriebenen Aktionen der Organisation, der ich angehörte, teilgenommen habe, an dem Übel mitschuldig geworden bin, das diese Organisationen belastet. Erzogen in der strengen Disziplin der SS-Organisation, glaubte ich, dass alles, was ihr Chef sowie Hitler befehlen, richtig sei. Und ich war der Ansicht, dass es eine Schande und ein Zeichen meiner Schwäche wäre, wenn ich versuchen würde, mich der Ausführung von deren Aufträgen und Befehlen in irgendeiner Weise zu entziehen. Mit einer derartigen Einstellung stand ich bis zum Ende auf allen Posten, die mir zugewiesen wurden, und führte alle Aufträge durch, obwohl ich während meiner Dienstleistung in den Konzentrationslagern gesehen habe, dass dort Grausamkeiten begangen wurden. Oftmals während der Massenvernichtungsaktion von Juden dachte ich, ob es eine Vorsehung gäbe. Und wenn ja, wie es möglich sei, dass sich derartige Tatsachen ereignen könnten. Trotzdem war ich überall anwesend, sowohl bei der Übernahme der ankommenden Transporte, als auch bei der Vergasung in den Gaskammern und bei der Leichenverbrennung, um meinen Untergebenen mit gutem Beispiel voranzugehen und dem Vorwurf zu entgehen, dass ich von Ihnen das verlange, wovor ich selbst fliehe. Wie ich bereits vorher unterstrichen habe, war das Konzentrationslager Auschwitz, genauso wie andere deutsche Lager, ein Übel. Und zwar ein von der obersten Staats- und Parteiführung gewolltes Übel, die das Lager durch die Schaffung der dort bestehenden Bedingungen in ein Vernichtungslager verwandelt hat. Meine Schuld war es, dass ich trotz alledem diensteifrig in diesem Lager tätig war und während meines Dienstes den Weg zur menschlichen und nicht dienstlichen Einstellung zu den im Lager gefangen gehaltenen Menschen nicht gefunden habe. Die Beurteilung meiner Tätigkeit und meiner Schuld überlasse ich dem Gericht, das aufgrund der festgestellten Tatsachen und der Auswirkungen meiner Tätigkeit über mich richten wird. Ich gebe nachstehende Tatsachen zu. Erstens, in der Zeit vom November 1922 bis zum Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1945 war ich Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Zweitens, seit Juni 1933 bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches war ich Mitglied der SS, wo ich den Rang eines SS-Obersturmbannführers erreicht habe. Drittens, in der Zeit vom Mai 1940 bis Ende 1943 war ich Lagerkommandant des Konzentrationslagers Auschwitz und SS-Standortältester von Auschwitz. Viertens, in der Zeit vom 1. Dezember 1943 bis zum Zusammenbruch des Reiches im Jahr 1945 war ich Chef des Amtes D1 im SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. Fünftens, seit den Sommermonaten 1941 habe ich vorbereitet und seit Januar 1942 leitete ich die Massenvernichtungsaktionen von Juden in den Vernichtungslagern des Konzentrationslagers Auschwitz. Sechstens, während meiner Tätigkeit in Auschwitz fanden dort Millionen von Menschen den Tod. Ich bin nicht in der Lage, die genaue Zahl festzustellen. Siebtens, diesen Opfern wurden in Auschwitz gewaltige Vermögenswerte geraubt, deren Höhe ich heute nicht einmal annähernd angeben kann. Achtens, laut der geltenden Vorschrift war ich als Lagerkommandant für all das, was sich im Lager ereignet, voll und ganz verantwortlich.